Meine Damen und Herren, wir kommen nach der langen Sitzung des ersten Sitzungsvormittags jetzt zu dem zweiten Vortrag von Frau Professor Vollrath. Und um die Zeit nicht unnötig zu verbrauchen, gebe ich Ihnen gleich das Wort. Ja. Meine Damen und Herren, ich war ein bisschen traurig, dass bisher eine Diskussion mit den italienischen Stipendiaten bei den deutschen Vorträgen eigentlich gar nicht zustande gekommen ist. Und es ist mein ganz großer Ehrgeiz, dass das jetzt passiert. Deshalb habe ich ein Blatt, Sie sehen, handschriftlich gemacht mit den zentralen Begriffen, an denen Sie sich vielleicht entlang orientieren können, sodass es für Sie einfacher ist, dem Vortrag zu folgen. Das ist für die Italiener bzw. nicht deutschsprachige, die anderen brauchen das natürlich nicht. I vostri italiani sapevano cosa siamo quelli. Sozusagen entgegengesetzte Prinzipien, idealtypisch. Herrschaft ist das, wenn jemand von oben nach unten entscheiden und reden und befehlen kann. Ich vereinfache ganz doll. Und Genossenschaft ist idealtypisch gesehen, wenn es auf gleicher Ebene, also gleichberechtigt, Leute sich zusammenfinden und dann für ihre gemeinsamen Belange eine Wahl auf Zeit veranstalten von einem Sprecher. Das ist idealtypisch, da gibt es inzwischen viele, viele Differenzierungen. Aber das ist sozusagen die Gegenüberstellung, die in der deutschen Begrifflichkeit sehr zentral ist und hier auch im Titel meines Vortrages steht. Die Rolle der Herrschaft, der Unterschaft, bei der Rechtsbildung, dem Recht der Genossenschaften, die hiermit vorausgesetzt werden. Ich werde das gleich erklären. Herr Schreiner hat gestern gesagt, dass er nicht provoziert, oder vorgestern gesagt, dass er nicht provozieren will. Ich will genau das tun. Ich möchte provozieren, dass wir über ganz zentrale, akzeptierte Vorstellungen nochmal nachdenken, ganz intensiv gemeinsam nachdenken, weil ich glaube, dass sie vielfach nicht sind. Das werde ich folgendermaßen versuchen zu tun, zu diesem neuen Nachdenken anregen, indem ich mal wieder frage, wie muss ich mir das eigentlich konkret vorstellen, lebenswirklich sozusagen. Ich werde Ihnen Quellenstellen vorführen und aus der Interpretation der Quellen Fragen ableiten und als Antwort Thesen, ganz radikale Thesen formulieren. Wenn man diskutieren will, muss man ja erstmal was haben, wogegen man ankämpft. Und ich werde das Ganze dort zulaufen bei mir in meinem Vortrag auf die Behauptung, dass die Grundherrschaft ein Konzept ist, so wie es entwickelt worden ist hier, das uns in Bezug auf das frühe und hohe Mittelalter die mittelalterliche Wirklichkeit verstellt, nicht erhält, sondern verstellt. Es öffnet keine Wahrnehmung, sondern es verstellt die Wahrnehmung und dass dieses Konzept deshalb in den Orkus der Geschichtswissenschaft gehört. So. Ich fange an, indem ich Ihnen einen Mann vorstelle aus Dortmund, das ist sozusagen ein alter Nachbar von mir. Dortmund liegt gleich neben Bochum. Er kommt im Werdener Oberbacher vor. Das Kloster Werden gehört heute zu Essen, ist eingemeindet zu Essen, ist heute ein Teil der Stadt Essen. Das Obar wurde an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert wohl aufgezeichnet. Obare, Sie erinnern sich, sind ja unsere wichtigsten Quellen für die Kenntnis der früh- und hochmittelalterlichen Grundherrschaft. Da steht über Arnold nun Folgendes, ich habe Ihnen das zitiert, Sie können das mitlesen, auch die lateinische Aussprache ist ja so unterschiedlich, dass ich jedenfalls große Probleme habe, wenn jemand, der Italienisch spricht oder Englisch oder Französisch oder Latein spricht, das ist für mich problemhaft. Und deshalb denke ich, es ist für Sie eine Hilfe, wenn Sie jetzt mitlesen können. In Trotmanni, Trotmanni ist ein alter Name für Dortmund, lieber Homo Arnold, Octodinarius nobis solvit. Diese Stelle ist sehr bekannt, weil es nämlich die absolut erste Nennung von Dortmund überhaupt ist. Und da sind natürlich die Leute mit dem Stadtjubiläum ganz besonders interessiert. Die müssen ja wissen, wann das zu feiern ist. Deshalb ist auch ganz umstritten, wann das Werdener Oberbacher, also was war das genau? Ja, genau. Für Dortmund ist Arnold der einzige Entolde der Welt. In einem weiteren Umkreis gibt es so andere Einzelpersonen, die im Werdener Oberbacher erscheinen. Das habe ich Ihnen, um Ihnen das zu verdeutlichen, habe ich eine Karte. Die Karte ist 1 zu 50.000. Ich habe das auch alles so eingegrillt, damit man es vielleicht ein bisschen deutlicher sehen kann. Also hier ist Dortmund, hier liegt Dortmund. Und die anderen Werdener Grundholden, hier in Dortmund ist einer, da in Dorfsfelsen zwei, in Kirchlinde sind zwei, in Östbüssen zwei, in Stocken sind vier, in Langendreher sind zwei, in Werne sind zwei, hier Wanne, da ist ein bisschen da, das sieht man nicht, da ist auch einer, und in Böninghausen ist auch einer der anderen. Das sind also die, die im näheren Umkreis vorkommen von unserem lieber Homo Arnold. Was ich deutlich machen möchte, ist, dass diese Werdener Grundholden so weit voneinander entfernt wohnen, dass sie mit Sicherheit nicht dem gleichen Lebenskreis angehören. Das ist ein Begriff, mit dem ich operieren werde, Lebenskreis. Ist klar, was das heißt? Lebenskreis? Ich glaube, die moderne Lebenskreis. Nein, ja, also, aber Arnold hat natürlich mit berechenbarer Sicherheit nicht Mutterseelen allein in Dortmund gesessen. Wir wissen aus archäologischen Forschungen, dass da ein altes Siedlung war. Dortmund ist im 10. Jahrhundert, königliche Pfalz. Es geht ein wichtig, um gleich auf das zu sprechen, ein wichtiger Handelsweg durch. Also da waren andere Menschen, aber die gehörten nach allem, was wir wissen, nicht zum Kloster. Die Frage ist natürlich, die ich mir stelle, welchen Sinn und Nutzen hat überhaupt ein einzelner Mensch, ein einzelner Grundholde an einem Ort, der ungefähr 60 Kilometer von der Grundherrin im Kloster Verden entfernt liegt? Die Antwort, die uns das Urban nicht sagt, kann eigentlich nur der Hellweg sein. Sie haben den Namen, sein Name. Der Hellweg ist ein uralter Handelsweg, wahrscheinlich schon, ja, sicherlich schon vormittelalterlich. Die Diskussionen, weil er entstanden ist, haben sich inzwischen darauf konzentriert, der von Duisburg am Rhein bis weit in den Osten führte und in Westfalen, also im Umkreis von Dortmund, in Tagesetappen Kirche und Klöster hatte. Und an diesem Hellweg, an diesem alten Handelsweg, liegt auch Dortmund. 8 Denare, die der Arnold zu leisten hat, sind nicht wenig, wie man ausgerechnet hat, das ist ungefähr, da ist ein Schwein, ne? Kann man dafür kaufen, oder? Ja. Oder vielleicht 12 Gramm Silber. Eben. Bloß um deine Vorstellung zu erwecken, was das ist also nicht so ein Pfennigsbetrag, kein Anerkennungszins, sondern das ist schon was. Ne? Wir wissen nicht, was der Ort, wie der Arnold das Geld verdient hat, was er da abliefern musste. Ich kann mir am ehesten vorstellen, dass er irgendwelche Funktionen für das Kloster in Handel und Verkehr hatte. Vielleicht war er einer der grundherrlichen Kaufleute, die Herr Irsiedler gestern erwähnt hat. Vielleicht hat er aber auch eine Station zum Pferdewechsel unterhalten. Wir wissen es nicht. Er muss irgendwelche Funktionen in Dortmund gehabt haben, als einzelner, einziger Werdener für das Kloster Verden, was eine ganze Ecke weg war. Arnold gehörte rechtlich zur Grundherrschaft von Verden. Sein persönlicher Lebenskreis war aber, muss gewesen sein, ein ganz anderer. Genau wie der anderen Werdener, ihn eben aufgezählt habe, da im Umkreis lebt. Das heißt, diese Leute lebten tagtäglich in ihrer Arbeit, was sie taten, in ihrer Religionsausübung, in ihrem Totengedenken, ganz wichtig, auch wenn sie Krach richten, mit Nichtwerdern zusammen. Das, was sie sozusagen, wie sie ihr Leben führten, war bestimmt durch Leute, die nicht zur Unterschaft gehört. Aber das Obar erwähnt sie nicht. Warum auch? Das Obar beschreibt keine Lebensräume, beschreibt nicht einen Lebenszusammenhang. Es beschreibt keine Sozialbeziehung, sondern Obare haben einen ganz eng definierten Abfassungszweck. Sie wollen die Rechte Klosters an den Grundrollen festhalten. Das heißt, der Lebenskreis des Arnold kann gar nicht in eine Urbar so ohne weiteres in den Blick kommen. Sie bleiben, der Lebenskreis und die Nichtwerdener bleiben per Abfassungszweck, per Definitionen des Abfassungszwecks der Causa Scribendi des Urbars ausgeführt. Deshalb, wie Arnold konkret in seiner Nachbarschaft, in seinem Lebenskreis lebte, wissen wir nicht. Lebte er mit Grundholden zusammen, die wiederum ihrerseits zu Grundherrschaften gehörten, deren Grundherren weit weg saßen? Hatte er unmittelbar vor der Nase in seinem Ort einen mächtigen Kriegsherrn, der das Ganze sozusagen unter seiner Fute hielt? Unwahrscheinlich, weil es ja später Königspfalz war, also war der Ort wahrscheinlich königlicher Art. Quellenbedingt wissen wir das nicht. Für uns bleibt und ist quellenbedingt Arnold eine ganz isolierte Figur. Darum ist er keine Ausnahme. Es gibt viele Beispiele in den Urbaren der Karolingerzeit, die uns belegen, dass der grundherrliche Rechtskreis und der örtliche Lebenskreis nicht übereinstimmen. Nun gibt es eine eine immer noch sehr starke Richtung in der deutschen Linguistik, die traditionellerweise sehr stark philologisch textorientiert ist, die sagt, was nicht da steht, darüber können wir auch nichts sagen. Das ist dann reine Spekulation, wenn ich irgendwelche Gedanken mir mache über etwas, was ich aus den Quellen nicht zumindest heraus interpretieren kann. Dafür gibt es so ganz ehrbare Namen wie Walter Schlesinger, der das ausdrücklich gesagt hat, der Medievist, der Historiker muss sich beschränken. Er muss sich beschränken auf das, was er in den Quellen findet, und kann nicht irgendwas dazu erfinden. Und da will ich ganz radikal widersprechen. Ich würde sagen, wer sich beschränkt, das hochzurechnen, was in den Urbanen steht, in ihrem ganz einseitig definierten Abfassungsfeld, der verfälscht das Gesamtbild. Er beschränkt sich nicht, er verfälscht. Historiker liefern ja keine Puzzlestücke ohne ordnendes Schema, sondern sie kreieren, bewusst oder unbewusst, ein Gesamtbild, eine Gesamteinheit. Dieser in den Einzelstudien über die Grundherrschaft meist unbewusst erzeugte Gesamteindruck erscheint dann in den Überblicksdarstellungen als herrschende Lehre. Und jetzt zitiere ich mal aus dem Handbuch, was immer noch zur Hand genommen wird, weil die Neuauflage noch nicht untergedruckt oder gegangen ist, nämlich aus dem Gepard. Richtigerweise, warum ich so das betone, ich zitiere. Unter einer zahlenmäßig sehr geringen, aber mit dem König und der Kirche allseitig herrschende Oberschicht lebten und arbeiteten die zahlreichen Unterschichten unfreier und abhängiger Leute in mannigfacher Differenzierung, die den breitesten Unterbau der sich ausformenden Feudalgesellschaft bildeten. Sie waren eingebaut in die weltliche und geistliche Grund-, Leib-, Gerichts- und Schutz-, Klammer auf, Vogtei, Klammer zu, Herrschaft. Sie haben dieses Ungetüm, dieses Wortgetüm auf ihren Zetteln, also Grundherrschaft, Leibherrschaft, Gerichtsherrschaft, Schutzherrschaft. Etwas weniger martialisch hat das gestern auch Herr Irsigler gesagt, indem er gesagt hat, die Grundherrschaft ist eine Lebensordnung globalen Charakters. These 1. Diese Aussage, oder diese beiden Aussagen, beruht auf einer Hochrechnung der schriftlichen Quellen, vor allem der Obare, und verfälschen das Gesamtbild. Die schriftlichen Quellen, und außerdem Obaren haben wir vielleicht noch Bemerkungen in hagiografischen Quellen, manchmal ganz selten, in histologischen Quellen, die sind alle, die Obare, also unsere zentrale Quelle, sind alle von oder für Grundherren geschrieben, die die Lebenskreise ausbilden, interessiert die gar nicht. Und über die ist und über diese Lebenskreise gibt es in einer Gesellschaft mit nur sporadischer Schriftlichkeit kaum direkte Quellen überliefert. Wie kann ich trotzdem etwas darüber wissen? Indem ich mit Plausibilitäten arbeite und allgemeine zeitbedingte oder überzeitliche Lebensumstände mit einbeziehen. Und seit Marc Bloch spätestens tut das auch die französische Forschung, ich erinnere an die Bi, der das sehr gut tut, der genau dies tut. Und diese Einbeziehung der zeittypischen Lebensumstände muss uns in der Argumentation vor spekulativem Missbrauch bewahren. Mein Thema geht auf die rechtliche Situation des Arnold und rechtliche Situation, das ist mir vorgegeben, sozusagen darüber soll ich reden, und zwar nach der Genossenschaft, und wenn man so fragt, dann heißt es, man muss nach der Gerichtsgemeinde fragen, der Arnold angehört. Wenn ich hier der herrschenden Lehre, auch da gibt es schöne Stellen bei Bosels folge, dann war im 9. Jahrhundert ein Freier, ein geburtsständisch Freier wie unser Arnold, im Streit- und Konfliktfall an das Grafengericht gebunden, mit seinen Ungebotenen ungebotene Dinge, Frau Pelz, hier würde ich wirklich bitten zu übersetzen, ungebotene Dinge. Sie haben jetzt natürlich, da könnte gleich, ich weiß nicht, ob das verstanden wird, die ungebotenen Dinge. Also ein ungebotenes Ding ist ein Ding, eine Gerichtsversammlung, die ganz regelmäßig zweimal im Jahr stattfindet, an festen Terminen. Daneben gibt es gebotene, also ad hoc angesagt. Sono due diverse tribunali che una viene fatto regolarmente due volte all'anno, la ungebotene. E la gebotene Ding, che viene dal germanico Sing, da questa vorrebbe dire associazione, invece è un tribunale ad hoc. Mhm. Ist ja ganz nach drei gebotene Dinge, da ist schon wichtig. Werden hatte Immunität, hatte ein Immunitätsprivileg, war durch Schenkung ab gegen Ende des 9. Jahrhunderts Königsabtei geworden. Also, wenn ich jetzt der Lehre folge, dann war für Arnold das Grafending zuständig. Der Graf konnte sich aber wegen der Immunität nicht direkt an Arnold wenden, sondern über den grundherrlichen Vogt. Der musste ihn dann vor dem Grafengericht vertreten. So, und du frage ich, wie soll ich mir das konkret vorstellen? Die Dortmunder, die außer Arnold ja noch andere waren, lebten nach lokalen Bräuchen und Rechten in ihrem konkret existierenden Lebenskreis. Die wurden durch Erinnern und Weitersagen lebendig gehalten. Und das führt zu meiner ersten Aussage über die zeittypischen Umstände, die Lebensumstände, die ich sozusagen als Ergänzung hinzuziehen möchte, methodisch zu den Aussagen, zu den notwendigerweise einseitigen Aussagen der Gefahr. Einer dieser zeittypischen Lebensumstände ist der kleinräumige Erfahrungsfluss. Kleinsiedlung. Zwar gibt es gerade am Hellenweg, und Herr Irsinger hat uns das gestern gesagt, über die Infrastruktur der Wohnherrschaften, die über längere Distanzen gehen können. Da gibt es sicherlich durchziehende Leute, Pilger, die nach Köln gehen vielleicht, oder Händler, ganz sicherlich. Auch die Heerhaufen, die durchziehen. Karl der Große hat den Hellweg genutzt, der war damals schon tot, als der Arnold lebt, da war er hin. Also der Hellweg war sicherlich eine Heerstraße. Das heißt, die hörten auch so von außen ganz entfernt. Aber der eigene Erfahrungs- und Wissenshorizont der allermeisten Menschen muss doch sozusagen im täglichen Vollzug sehr begrenzt gewesen sein. Also die erste der zeittypischen Lebensumstände, die ich zur Erläuterung der Sozialstrukturen auf dem Lande brauche, ist der kleinräumige Erfahrungshorizont. Das zweite der zeittypischen Lebensumstände, die ich brauche oder die ich jetzt formuliere, ist die Tatsache, dass sich der Erfahrungs- und Wissensbereich, das, was die Leute wussten und was sie erfuhren, wie sie es erfuhren, wie sie es erlebten, nicht konstituierte durch ein Beziehungsgeflecht von mündlicher Kommunikation und Schriftstücken, so wie wir das kennen. Wir reden ja auch. Aber wir haben immer sozusagen, unsere Kommunikationswelt ist gleichzeitig medial bestimmt. Das heißt, unsere Erfahrungswelt, wie wir Dinge wahrnehmen, ist auch bestimmt durch das, was wir gelesen haben, durch das, was wir im Fernsehen sehen, durch das, was uns zugetragen wird aus anderen Lebensbereichen. Und meine Aussage ist jetzt über die zeittypischen Lebensumstände des 9. Jahrhunderts, das war nicht so, sondern dieser Erfahrungs- und Lebensbereich konstituierte sich ganz wesentlich, fast ausschließlich über Möglichkeit. Für einen Mann wie Arnold, das Kloster war das anders, für einen Mann wie Arnold, der in Dortmund saß, Möglichkeit. Und das traf auch auf das Rechtsleben zu. Es galten die ererbten Rechtsgewohnheiten, an die man sich hielt. Hier muss ich wieder argumentieren mit dem, was Tabatelli mir gestern schon erwähnte, die Face-to-Face-Society, die über ein Geflecht von Verhaltens- und Handlungsmustern verfügt, das den Einzelnen trägt. Man weiß genau, was man zu tun hat. Aber was auch den Einzelnen sehr begrenzt in dem, was er tun kann, in dem, was er tun darf, um noch in der Gemeinschaft akzeptiert zu sein. Und eine Gemeinschaft ist für so eine kleinräumige Welt unglaublich wichtig. Für mich ist immer ganz besonders aufschlussreich hier ein Beispiel, das Günter Gudian aus einer wesentlich späteren Zeit zitiert, nämlich in Bezug auf den Oberhof Ingelheim. Das war ein Gericht, ein, sagen wir mal, Appellationsgericht. Und es handelt sich um eine Formel bei Schadensersatzklagen. Es ist ein Schaden passiert und da wird der soll ersetzt werden, der soll in irgendeiner Form ausgeglichen werden. Und die Formel, die zugrunde gelegt wird, heißt, ich zitiere, der Kläger möge sich nehmen, was er sich gegen Gott und die Welt zu verantworten getraue. Zitat Ende. Theoretisch also ist der Kläger frei, um richtig zuzulangen. Nicht? Er kann sich nehmen, was er will. Theoretisch völlig frei. Faktisch aber ist er natürlich ungeheuer gebunden. Überlegen Sie mal, in einer kleinräumigen Zeit, auch damals noch im 15. Jahrhundert, passiert ein Schaden, der jetzt ersetzt werden muss. Das ist Gespräch, das wird durchdiskutiert, bis alle genau wissen, wie groß der Schaden ist, warum so und was der sich nehmen darf und was nicht. Das heißt, es ist ganz klar die Nachbarschaft, es ist ganz klar dieser Lebenskreis, der mit einbezogen ist in die Frage, was angemessen ist, was er sich vor Gott und gegen die Welt zu verantworten getraut hat. Das ist nicht individuell sozusagen willkürlich, sondern da gehört die Nachbarschaft dazu. Wenn er sich nicht völlig unmöglich machen will, dann hält er sich besser daran, was die Nachbarschaft für angemessen hat. Deshalb möchte ich zustimmend zitieren das Fazit, was Gudian aus dieser Zeit erzielt, ich zitiere. Rechtsregeln werden nur in dem Maße entwickelt, als eine rechtliche Regelung notwendig ist. Zitat. Und wie gesagt, es ist nicht notwendig, solange die Nachbarschaft, solange der Lebenskreis so klein ist, dass alle es mitkriegen, dass alle darüber reden, dass es Gesprächsstoff ist und sich die öffentliche Meinung, die dann ganz begrenzt ist, schon ihr Votum bildet, an das sich der Einzelne zu halten hat. Gudian spricht von Nachbarschaft, ich möchte lieber von Lebenskreis sprechen, weil Nachbarschaft, er spricht natürlich von der Stadtentwicklung, das ist lokal radiziert auf ein Gebiet. Lebenskreis ist für die ländliche Situation, denke ich, angemessener, weil beides meint das Gleiche übrigens, der Erfahrung und Handlungsraum, den man teilt, durch die Sozialbeziehung, in dem man steht, ein Freier, wie der Arnold vermutlich, dessen Lebenskreis definiert sich anders als der Lebenskreis eines Adligen, der auf Kriegszüge geht, der seinen anderen Adligen Kontakt hält. Das heißt, die Lebenskreise konstituieren sich über Personalbeziehungen, während die Nachbarschaft sich lokal konstituiert. Meine zweite These lautet, der durch die Sozialbeziehungen konstituierte Lebenskreis war ein integraler Bestandteil, ein nicht wegzudenkender Bestandteil des vorjuristischen und das heißt für das Mittelalter, was ich hier behandle, für Hochmittelalter, des oralen Rechtslebens. Arnold war in Dortmund in Recht und Gericht in den Lebenskreis eingebunden. Jetzt frage ich wieder, wie habe ich mir das konkret vorzustellen? Die genossenschaftliche Rechtsbildung in Dortmund. Wie, wo und wann kommt es in Dortmunder oder kann es in Dortmunder Lebenskreis des Arnold überhaupt zur Rechtsbildung kommen? Basis für Rechtsbildung oder Rechtsfortbildung ist heute wie damals das geltende Recht, das heißt das, was schon da ist, das wird dann weitergebildet. Und das sind in einer oralen Rechtswelt die ererbten Rechtsgewohnheiten. ich will mich mit den Juristen, ich streite über Rechtsgewohnheit oder Gewohnheitsrecht. Für mich als Historiker ist diese Differenz nicht so wichtig für Juristen, sehr wohl, aber ich kann da also relativ frei mit den Begriffen operieren. Diese Rechtsgewohnheiten müssen stabil sein, sie sollen ja sozusagen Orientierung bieten und tun es auch. Sie sind aber nicht starr, denn Rechtsgewohnheiten ändern sich natürlich mit dem Lebenskreis, in dem sie wirken. Sie können auch, ohne dass ein Konflikt vorliegt, gezielt geändert werden, aber da müssen wir immer daran denken, dass im Prinzip da das Problem der Akzeptanz kommt. Wir haben genug Stellenquellen, die uns zeigen, dass im Prinzip gezielte Rechtsveränderung, gezielter Eingriff in das Recht für illegitim galt. Schon ganz lange hat Fritz Kern gezeigt, dass das Prinzip etwas gelockert wurde durch das Christentum, aber nicht aufgehoben wurde. Es wurde nicht aufgehoben. Also im Prinzip galt das, weil man konnte, aber selbst der König musste sehr vorsichtig sein, gezielt Recht zu ändern. Es musste akzeptiert werden, denn, und jetzt führe ich wieder zwei ganz wichtige Begriffe ein, es gab sehr gering ausgebildete Rechtszwänge. Das heißt, wenn ich irgendein Recht habe, muss ich es ja durchsetzen können, wie ich will. Ne? Und Rechtszwang heißt, dass es dafür eine Instanz gab, die das Tat und Tun durfte, die akzeptiert war als diejenige, die das durfte. Es gab im früheren und hohen Mittelalter, gerade auf dem Land, ganz gering ausgebildete Rechtszwänge. Im Gegensatz zu den alles beherrschenden Ordnungszwängen. Ordnungszwänge sind diejenigen, die sich aus der, ja, aus der Vorstellungswelt der Gesellschaft selber ergeben. Also die immanente Repression einer Gesellschaft, die dafür sorgt, dass man sich an das, was man tut, auch hält. Erinnern Sie sich an den Oberhof Ingelheim, dass man sich wirklich daran hält, nicht bereichert in einem Schadensersatzfall, sondern sich wirklich daran hält, was man so für richtig hält. Und jetzt gehe ich davon aus, dass wir ganz wenig Rechtsbildung, Rechtsfortbildung durch Herrengebot haben, also durch Gesetzgebung, aber dass die Rechtsbildung im Prinzip unbewusste Rechtsfortbildung bei der Lösung von Konflikten im Gericht war. Also es wurde nicht dekretiert, weil man es einfach nicht durchsetzen konnte. Und das ist ein ganz Konglomerat, was da entsprach dann. Aber es gab die Ordnungszwänge und man konnte Recht fortbilden im Gericht. Ich gehe davon aus, dass Rechtsbildung im Mittelalter, im früheren Mittelalter, also bis so 12. Jahrhundert, Ende 12. Jahrhundert, fast ausschließlich im Gericht geschah. Und da wir den Unterschied zwischen Zivil- und Strafrecht noch nicht haben, kann man davon ausgehen, dass ein Schädiger und ein Geschädigter eine ganze Reihe von Methoden anwenden konnten, um zu einem Ausgleich zu kommen. Es gab die gütliche Einigung durch Verhandlungen, bei denen Fürsprecher eine ganz große Rolle spielen, Mediatoren. Die gewaltsame Austragung durch Fehde. Und das Urteil im Gericht, ich zitiere noch einmal Jürgen Weitze, der gestern schon angesprochen wurde, mit seinem Buch Dinggenossenschaft und Richt, die haben es wieder das verflixte Ding, was ich gar nicht übersetzen lasse. Jürgen Weitze hat gezeigt, dass das Gerichtsurteil große Ähnlichkeit mit der Einigung durch Verhandlung hatte, dass also kein dekretiertes Urteil war, weil man es einfach nicht durchsetzen konnte, sondern dass man sich einigen konnte, bis man das gefunden hatte, was für Recht und richtig galt. Ich finde seine Thesen im Grundsatz überzeugend. Ich habe im Einzelnen Kritik anzumelden, aber im Grundsatz überzeugend. Ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt für eine Konzeption, also ein Gesamtbild für das frühere Mittelalter, dass eben, das ist die Quintessenz bei Weitze, dass das Rechtsleben nicht herrschaftlich bestimmt war, sondern dass man sich im Gericht einigen musste, dass also Genossenschaft, gegengenossenschaftlich bestimmt war. Und das geht in die gleiche Richtung, denke ich, wie die Forschung von Oechsle über die Gilden, der gezeigt hat, dass eben genossenschaftliche, also Zusammenschlüsse auf der Ebene der Gleichheit da waren, die eben keinen schriftlichen Niederschlag gefunden haben. Auch Herr Barthelemy hat gestern ganz Ähnliches angesprochen von Seiten der Sozialanthropologie. dass eben eine innere Disziplinierung der Gesellschaft, jetzt sage ich mal deutsch, durch Ordnungszwänge gab, dass aber die herrschaftliche Disziplinierung im Recht gar nicht so weit ausgeführt war. Ich möchte eine Art Zwischenbilanz ziehen und das Ganze jetzt mal auf den lieber Homo Arnold aus Dortmund anwenden. Wir haben also theoretisch Pflicht, wir haben die wenigen Rechtsmengen, wir fragen, wir haben das Grafengericht theoretisch. Und ich sage jetzt ganz provokant, ich bezweifle, dass in einem dem sehr begrenzten, völlig überschaubaren Lebenskreis der Dortmunder überhaupt je ein Gericht zur Konfliktregelung bemüht wurde. Wenn Sie sich vorstellen, wir wissen natürlich nicht, wie viele Menschen in Dortmund wohnen. Aber wenn wir so zurückrechnen aus dem 13. Jahrhundert, denke ich mir, Herr Ilseger, Sie können mich korrigieren, mehr als 250 Leute waren das nicht. 250 so. Frage: 250 Leute, bei denen alle alles voneinander wissen. Zieht man da vor ein Gericht, wenn man Krach hat? Ich stelle mir einen konkreten Fall vor, den wir ja in den Volksrechten etwa haben. Der lieber Homo Arnold, dem fällt ein Stein auf den Fuß, den irgendein anderer hat fallen lassen. So. Und dann wartet er nach unserer Lehre erstmal ein paar Monate, bis Grafengericht ist. Und dann bemüht er den Vogt in Bergen, 60 Kilometer weg, um den vom Grafengericht zu vertreten. Meine Damen und Herren, das ist alles sehr, sehr unwahrscheinlich. Dortmund war vielleicht noch Sitz eines Grafengerichts. Wir haben viele, viele Siedlungen, wo wir das einfach nicht annehmen können. Können wir überhaupt davon ausgehen, dass irgendjemand mit einer lokalen Verwurzelung sich auf die Barfüße machte, um zig Kilometer weiter weg vor einem Gericht zu erscheinen, um in einer fremden Umgebung sein Recht einzuklagen, aus seinem heimischen Lebenskreis raus? Das glaube ich nicht. Ebenso wenig kann ich mir vorstellen, dass bei lokalen Siedlungsgruppen dann, wenn es um Recht geht, sich die Auseinanderdividierten nach grundherrschaftlicher Zugehörigkeit, wo die Grundherren ganz weit weg saßen. Sie waren für die pure Lebensbewältigung, die Leute in Dortmund, so stark aufeinander angewiesen, dass die Äbtissin da im fernen Werden ein Schämen war im Vergleich zu den Leuten, mit denen sie täglich Umgang hatten und es faktisch keine Rolle spielte, ob die zu Erzbischof von Köln, wissen wir alle nicht, oder eben zu Mutterseelen allein als freie Bauern existiert. Die Annahme, dass Konflikte in kleinen Siedelgruppen, und das ist ja die Regel im früheren Mittelalter, in aller Regel außergerichtlich gelöst wurden, basiert natürlich nicht auf schriftlichen Quellenaussagen, sondern aus der Berücksichtigung der Lebensumstände. Ich frage natürlich, was passierte, wenn diese Konflikte nicht lokal entstanden und entschieden werden mussten, sondern in einen solchen Lebenskreis von außen hineingetragen wurden, etwa durch ein Kloster mit Streubesitz wie Werden in Bezug auf Dortmund oder durch Adlige, die in einem größeren Lebenskreis agieren oder durch Fernhändler oder durch den König. Ist es wirklich vorstellbar, dass Arnold, wenn der Krach mit seiner Äbtissin kriegte, 60 Kilometer weit marschierte, um in fremder Umgebung vor Gericht zu erscheinen? Wenn ich an die Herstellung der Obare denke, dann weist das eigentlich in eine andere Richtung. Rudolf Kuchenbuch hat ja sehr schön am Beispiel von Brünn gezeigt, dass es reisende Kommissionen des Grundherrn waren, die vor Ort die Rechte und Pflichten erfragten, das heißt also in den örtlichen Lebenskreis reingingen. These: Im Konfliktfall war das nicht anders. Das Gericht, wenn es denn überhaupt nötig war und existierte, musste Teil des Lebenskreises des Betroffenen sein. Ich noch weiter nach der Rechtsbildung in der Grundherrschaft frage, möchte ich eine zweite Grundherrschaft beleuchten aus einer etwas späteren Zeit. Oh. Ja? Ich spreche extra langsam, damit Sie mich verstehen können. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja. Und zwar ist das die Grundherrschaft des Klosters Rupertsberg bei Bingen. Das ist das Kloster der Hildegard von Bingen. Die ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, die heilige Hildegard. Das Kloster wurde gegründet 1147, und zwar war Hildegard erst mit ihren Nonnen auf dem Gisibodenberg. Sie finden den dann auf ihrem Papier. Davon ist er ausgezogen und der Abt hat natürlich furchtbar protestiert. Gut, danke. Ja. Wenn ich verstanden habe. Ja. Denn es ging ihm nicht nur die heilige Seherin verloren, sondern auch die Nonnen und deren Grundbesitz und so weiter. Ich habe gedacht, es müsste doch eigentlich interessant sein zu sehen, was passiert eigentlich, wenn so zwei Klösterbesitzer auseinandergerissen werden? Was passiert eigentlich mit den Menschen, die dazugehören? Nun gibt es dankenswerterweise ein Mythos-Verzeichnis des Klosters Rupertsberg, und das habe ich mir daraufhin angeguckt und überhaupt keine Antwort gekriegt. Aber das Mythos-Verzeichnis ist trotzdem sehr interessant für unsere Fragestellung. Ich werde ganz kurz aus der Einleitung zitieren, die in Wir-Form abgefasst ist. Aufgrund einer Vision unserer Mutter Hildegard sind wir vom Disibodenberg auf den Rupertsberg gezogen. Weil wir dort gar nichts besaßen, haben wir einen ersten Fundus für 20 Mark gekauft und dann anderes durch Kauf und Schenkung herzuerworben. Die Besitzungen, die da so zusammenkamen, Kauf und Schenkung und Tausch und alles Mögliche, die sind dann Inhalt des Güterverzeichnisses. Es wird aufgeführt, der Schenker oder Verkäufer. Eventuell bei einem Verkäufer wird der Kaufpreis genannt. Es wird die Größe genannt und es kommen sehr häufig Flurnamen vor. Das ist eine gerade Fundgrube für altdeutsche Flurnamen, also für Namensforscher. Das Kloster Rupertsberg hatte nach Aussage dieses Güterverzeichnisses am Ende des 12. Jahrhunderts nicht nur in Rupertsberg selbst, also in Bingen, sondern in 16 Orten der weiteren Umgebung Besitzungen. Ich habe da auch eine Karte, aber die ist sehr wenig aussagekräftig. Die lasse ich mal lieber drin. Ich denke, Sie können sich das vorstellen. Das Güterverzeichnis besteht aus drei Teilen. Erstmal aus der Aufführung dieser Besitzungen in den 16 Orten. Danach getrennt nochmal die Weingüter. Die Nonnen wussten, dass Wein wichtig war. Und in einem dritten Teil die Zensus qui nobis per soluta, die uns also geleistet werden. Besonders aufschlussreich für unsere Fragestellung des Rechtes ist das Zinsregister, aber ich möchte zunächst mal die Struktur dieser Grundherrschaft, die sich sehr schön aus dem ersten Teil auf der Auszählung der Güter ergibt, vorstellen. Und zwar anfangen mit einem der 16 Orte, das ist Bermersheim. Das gilt heute nach neueren Forschungen als der Geburtsort der Hildegard von Bingen. Sie soll aus dem kleinadligen Geschlecht der Herren von Bermersheim stammen. Und die Schenker, die da erwähnt werden, gelten als die Brüder der Hildegard. Sie war das jüngste von 10 Kindern, war der Zehnte, der sozusagen der Kirche geschenkt wird, so hat sie es selber ausgedrückt. Und unter den Schenkern im Güterverzeichnis erscheinen also nach neueren Forschungen ihre Brüder Hugo, Romicus und Trutvinus. Die umfangreichste Schenkung war ein Hof mit Gebäuden und dazu noch 4 unbebaute Höfe, 4 unbewirtschaftete Höfe. Dazu schenkten die Brüder ihrer Schwester, der Äbtissin, Landstücke in der Größe zwischen einem halben Morgen und 10 Morgen. Und zwar schenken die Brüder einzeln, der eine schenkte da was, der andere schenkte da was, einen halben Morgen, 2,5 Morgen und so weiter. Wenn wir das gesamte Güterverzeichnis angucken, dann sind 10 Morgen viel. Es überwiegen Klein- und Kleinstschenkungen. Und das, man kann auch genau sehen, woher das kommt. Es gab Realteilung mit weiblichem Erbrecht. Denn, das ist eines der Beispiele, ich habe andere Beispiele, am Ende der Schenkung eines der Hildegard-Brüder, des Hugo heißt es, hinter den Weinbergen schenke ich ein Feld, das dort unbebaut liegt und bis jetzt ad hoc mit anderen gemeinsam besessen wird, nämlich mit Irmgard, Odilia, Judda und noch ungeteilt. So, und diese drei Damen gelten als die Schwester der Hildegard. Das Feld ist ungeteilt, dazu dürfen wir folgern, weil es unbebaut ist. Das heißt, wir können aus dieser und aus anderen Stellen entnehmen, wie zum Beispiel bei einem Walpertus Advocatus, der seiner Schwester Mechthild ein Grundstück abkauft, um es dann den Nonnen vom Hubertsberg zu schenken. Man kann daraus entnehmen, dass es weibliches Erbrecht nicht nur als subsidiäres Erbrecht gab, das heißt, wenn es keine männlichen Erben gab, sondern dass Frauen miterbten. Frauen treten dann auch als Schenkerin ganz ungewöhnlich breit gestreut auf. Da ist zum Beispiel eine Domina Geppa, Domina heißt, die ist also herausgehobenen Standes, die, das kommt hinterher in meinem Argument nochmal vor, eine sehr praktische Form der Fürsorge für die Nonnen entwickelt hat. Sie schenkte nicht nur Weinberge, Teile von Weinbergen und Feldern, sondern sie sorgt auch dafür, dass den Schwestern von Anfang Mai bis Anfang Oktober in Form eines monatlichen Haushaltsgeldes 5 Solidi zum Kauf von Käse und Eiern für ihre Mahlzeiten gegeben werden sollen. Am Geburtstag von Verwandten, von ihrem eigenen, also von der Geber und von anderen Verwandten, wurde nochmal Geld in Aussicht gestellt zum Kauf von Nahrungsmitteln. Ich komme da noch zurück. Was mich überrascht hat, ich wünsche mir da Aufklärung in der Diskussion, ich kann es nicht unterbringen, das ist, dass Frauen überhaupt in ganz, für mich, mit meinem begrenzten Wissen erstaunlicher Position vorkommen. Da ist von einer Adelheidis Advocata die Rede. Eine Vögtin Adelheid. Unter den Zeugen bei einem Sitzstreit steht eine Sculteta Liutra, eine Schultheißin Liutra. Ich habe das sonst noch nicht gefunden. Sie auch nicht. Also, vielleicht weiß ein anderer, ich finde das bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll. Sind das jetzt sozusagen die Frauen oder Witwen, so wie später K.O.K., die Witwen von Vögten und Schultheißen? Oder haben die selber als Vögtin und Schultheißin fungiert? Ich weiß das nicht. Vielleicht kann man das ja mal in der Diskussion versuchen zu klären. Also, dadurch, dass Frauen aber erbten, zugleich Teil mit ihren Brüdern, kam es zu Klein- und Streubesitz. Der wird dann für uns fassbar, wenn er klein und gestreut an das Kloster Rupertsberg geschenkt wurde, sonst natürlich nicht. Wir können erkennen, dass die Nonnen zur Arrondierung versuchten, indem sie dazu kaufen und tauschen und so weiter. Aber im Prinzip haben wir also eine ganz kleingliedrige Besitzstruktur, eine ganz kleinstückelige Besitzstruktur. Auffallend ist, in diesem umfangreichsten ersten Teil des Urbars ist überhaupt an keiner einzigen Stelle davon die Rede, wer die Menschen sind, die das bearbeiten, was überhaupt die Nonnen von ihrem Besitz haben. Was haben sie davon, dass sie irgendwo einen halben Morgen besitzen? Einen halben Hof? Eine Viertelhufe? Steht nicht dabei. Ich möchte ein Beispiel nennen. Im zweiten Teil ist dann davon, im dritten Teil, wo von den Zensus die Rede ist, kommen die dann manchmal vor, keineswegs mal. Beispiel, von den 3 Weinbergen, die der Kleriker Emicho von Hetensheim uns dort schenkte, sollen deren Besitzer, die Possessores Eraren, jedes Jahr am Mantelsfest 6 Denare Abgaben zahlen. Da kommen sie vor. Im ganzen ersten Teil, mit all der Aufzählung der Besitzer, ist von Menschen, wo ja die Äbtissin Grundherrin war, Herrschaftsrechte war, unter der dieser so arbeitete, überhaupt nicht die Rede. Ich interpretiere das so, dass das Brüderverzeichnis zwar festhält die Dinge, die sich ändern, nämlich die Besitzer und die Besitzungen, das ist ja ein dauerndes Hin und Her mit Kauf, Tausch, Erbung und so weiter, aber die fixierten Sach- und Geldabgaben nicht aufnimmt, weil sich da nichts geändert hat. Dass das und wie aus dieser kleinstückligen Besitzstruktur Konflikte erwachsen können. Ich wähle ein Beispiel aus dem dritten Teil, den kommen wir noch zu erreichen. Da gibt es einen Übergriff, dass die Zensus, die uns gegeben das Kloster an Tribut zahlen muss. Ich biete dafür ein Beispiel. Das erste habe ich vorgenommen in meinem Zettel. Gott schreibt Orgenas, gibt uns jedes Jahr 10 Dinar. Hätte ich die Frau spenden, 5 Dinar. Und jemand aus Wilde, die dann in Wilde, 3 Dinar. Das sind 18 Dinar. Diese 18 Dinar geben wir am Tag des heiligen Gregorius den Kanonikern von Wilde. Am gleichen Tag geht die Kellermeisterin, die Zellavaria, eben diesen Kanoniker, von dem, was sie vom Weingut der Domina Richtel von Trifels bekommt, nämlich die 18 Denare, an die Alpenklosters. Von der Mühle, die uns Rudolf der Münstere schenkte, geben wir den Bruder vom heiligen Jakob 5 zu nehmen. Also, wir haben eine ganz enge Verflechtung, von den ganz engen wirtschaftlichen Verflechtungen, von dem, was ich auf diesen Krieg also geben muss. Aber, und das finde ich jetzt ganz aufregend, das bleibt, was sie geben muss und was sie bekommt, bleibt so ineinander verquickt, so einander verzahnt, dass es an ganz konkrete Handlungen und Erfahrungen verknüpft bleibt. Das heißt, die wirtschaftlichen Beziehungen sind sozusagen nicht konzipiert als wirtschaftliche Einnahmen und Ausgaben, sondern es sind an ganz bestimmte Erfahrungen, Knäuel sozusagen. Es wird zwar in Geld abgerechnet, die 18 Denare, aber man rechnet nicht konsequent in Geld. Denn sonst würde man auf der einen Seite die Einnahmen, auf der anderen Seite die Ausgaben, und dann stimmt man heimlich offen, dass das, was unter dem Strich steht, dass die Ausgaben die Einnahmen nicht übertreffen. Sondern man bittet die Ausgaben an ganz konkrete Einnahmen. Das, was die mir geben, sehr schnell zusammengefasst. Das, was die Äbtissin von Jungfernberg, den Kanonikern von Binnen, jährlich zu geben hat, eben diese 18 Denar, bleibt mit den Abgaben an sich von Gottschalk, Hedwig und einem Mann aus Binnen verbunden. Sozusagen in einem Erfahrungskomplex. Wir können auch genau erkennen, wie aus einem solchen Ding ein Konflikt erwachsen kann. Wir können einfach fiktive Rechtsfall erkennen. Nämlich, angenommen, der Gottschalk Orwas stirbt, ohne Kinder zu hinterlassen. Sein Weinberg oder was immer er da hat, wo immer er die 18, die 10 Denare finanziert, bleibt unbebaut. Muss die Äbtissin trotzdem zahlen? Sie hat keine Einnahme. Muss sie trotzdem zahlen? Gehen wir davon aus, dass die Zeitgenossen die gleiche Art zu denken haben wie die Verfassten des Urbars, dann müssen wir sagen, die Frage lässt sich aufs Fach, nämlich rechtlich überhaupt nicht entscheiden. Würde das Urteil dann in einem Gericht vorgelegt als Frage, muss ich, obwohl sie die Einnahmen, mit denen sie die Ausgaben finanziert, nicht mehr, muss sie dann trotzdem sagen, dann müssen sie für ihre Rechtsauskunft zunächst mal die genaue Umstellung. Seit wann und warum sah die Äbtissin von Hubertsberg an die Kanoniker von Bingen? War das immer schon, nämlich bevor es in den Besitz der Äbtissin kam, verbunden mit den Einnahmen aus, was sie von dem Gottschalk haben und so weiter und so weiter? Wir können ausschließen, nachdem wir ein Wissen über das Recht haben, dass schon einmal abstrakte Regeln formuliert worden sind über Zahlungsverpflichtung und wann die Zahlungsverpflichtung aufhört. Wie würden Urteile in einem solchen fiktiven Fall entscheiden? Sie würden wahrscheinlich so entscheiden, wie wir es immer und immer wieder in mittelalterlichen Quellen finden. Man kann das rechtlich nicht entscheiden, sondern teilentscheiden. Die Äbtissin zahlt die Hälfte, aber immer mehr. Und die Kanoniker kriegen dann die Hälfte, weil sie die Arme fangen ja keine Einkunft mehr. Es gibt eine Eintragung im Güterverzeichnis des Klosters, das zeigt, dass man schon sozusagen anfängt, das eher rechtlich zu fassen. Sozusagen, dass man nicht mehr die Kontingenz so löst, dass man sagt, ich teile das, sondern dass man das versucht, rechtlich zu fassen. Zitat: Hermann von Gegenheim und seine Frau Adelheid werden uns am Martinsfest 20 Denare geben. Wenn sie den Termin versäumen, müssen sie später zahlen. Und dann kommt der deutsche Name. Haben sie auch dieses Ding pumperlich, über die Frage, ob er später zahlen muss, wenn wir den Martinstag ab Samstag versäumt. Nun, wenn man etwas besonders ausschließt, dann rechnet man halt damit, dass es passiert, dass man es besonders ausschließt. Also, was konnte geschehen, wenn Hermann genau das tat, was die Äbtissin nicht wollte? Er lässt den Abgabetermin verstreichen. Der Martinstag geht vorbei. Dann kommt die Äbtissin zum Weihnachten und sagt, meine Zahlungsverpflichtung besteht zum Martinstag, nicht zu Weihnachten. Und um dieses mein Recht einzuklagen, gehe ich vor Gericht. Was wurde passieren? Wir können davon ausgehen, dass die Äbtissin ja nicht einfach dekretieren kann, dass Hermann nicht vor Gericht ziehen darf. Sondern da muss irgendeine Verabredung geben, irgendeine Einzelverabredung, irgendeine Sonderregelung, wo der Hermann vielleicht nach einem früheren Streit, der gerichtlich entschieden worden ist, irgendwo oder schon mal festgelegt worden ist, darüber soll er sich ja entschieden werden. Das steht ja da. Also, wenn er doch nochmal vor Gericht müssen die Leute ganz genau die Geschichte, das Gericht, die Schöpfung, müssen ganz genau die Geschichte wieder auflösen, wie es dazu gekommen ist, dass er doch zahlen muss, obwohl der Martinstag vorbei ist, ob das wirklich zu Recht besteht, dass er zahlen muss und so weiter. Das heißt wieder, muss ein Gericht da sein, was die Einzelumstände kannte aus Erleben und Erinnerung. Wieder brauchen wir ein Gericht, was dem Lebenskreis zugehört. Diese beiden Beispiele, nämlich der Gottschalk Orlov, der ohne Kinder verstirbt, jetzt mal fiktiv und deshalb nicht zahlen kann und so weiter, und das zweite Beispiel, der Hermann, der am Martinstag aber auch noch später zahlen muss, diese beiden Beispiele erlauben uns, die Frage nach der Rechtsbildung näher zu schaffen, schärfer zu fassen. Meine These, solange die Verhaftung im Einzelnen die Rückbindung an die konkret gewordenen und vorliegenden Umstände, wie diese beiden so stark war, dass man nicht zur Formulierung eines allgemeineren Grundsatzes kam, um die Kontingenz rechtlich zu bewältigen. Solange würde ich nicht von Rechtsbildung sprechen, also nicht von der Weiterentwicklung bestehenden Rechts. Ich will das erläutern, indem ich Karl Kroschen zitiere. Der hat das so gefasst, Recht, die Definition, was ist denn Recht? Er hat gesagt, es sind rechtlich gefasste soziale Phänomene. Was wir hier haben, was wir hier ablesen können am Ende des 12. Jahrhunderts, da ist die rechtliche Fassung, die Weiterentwicklung der rechtlichen Fassung noch kaum geschehen. Es sind Ausgleichsbehandlungen um eine Lösung, die sich an den lokalen Verpflichtungen orientieren. Als eine rechtliche Fassung, für eine rechtliche Fassung würde für die angenommene gerichtliche Streitbeilegung durch Teilung des Schadens nichts gewonnen, was man nicht schon sozusagen als Rechtsgut vor Augen hat. Ebenso, fast noch deutlicher, liegt der schon, der Streitfall, der ja schon von der Obachschreiberin adressiert worden ist, dass eben der Zahlungstermin strittig ist. Eine gerichtliche Klärung, darum soll er zum Gericht gehen. Wenn die Äbtissin festhält, dass eine gerichtliche Klärung ausdrücklich auszuschließen ist, dann verzichtet die Äbtissin geradezu auf die Chance, die Einzelregelung zu ihrem Gunsten, wie im Falle des Hermann, der muss also zahlen, auch nachgemacht, zu einer allgemeineren Regel fortbilden zu lassen. Die Einzelabregel kann man sozusagen am Martinstag, da wissen wir nicht, wie es zustande kommt. Eine allgemeinere Regel würde sagen, dass die dann die Äbtissin auf alle ihre Abgaben anwenden könnte, würde sagen, dass zwischen der Zahlungsverpflichtung und den Zahlungstermin rechtlich unterschieden wird. Und das Ergebnis ist jeweils genau umgekehrt. Das wissen wir aus eigener schmerzlicher Erfahrung. Wenn wir einen Termin verschmeicheln lassen, dann zahlen wir nicht, sondern zahlen wir durch den Säumungszuschlag. Denkt mal an Aber im Mittelalter war es anders, auch wahrscheinlich. Wir haben viele Fälle, dass am Martinstag sozusagen ist. Also, wenn der Martinstag verstreicht, das hat die Ältesten als Fall vor Augen, dann zahlt er vielleicht gar nicht in der Berufung auf den Martinstag. Also, die rechtliche Differenzierung nach einer allgemeineren Regel, man unterscheidet zwischen Zahlungsverpflichtung und Zahlungsverpflichtung, führt zu einem genau entgegengesetzten Ergebnis. Allerdings, wenn wir diese Formalisierung annehmen, geht die Erfahrungs- und Erlebniswelt Martinstag verloren. Und darüber möchte ich gerne mal etwas von denen, die sich mit Mutterschaft befassen, wie wir uns das vorzustellen haben. In allen Romanen kommt vor feste Zahlungstermine. Das ist doch kein zahlungsloser Geldverkehr. Das ist doch eine große Schau der Martinstag. Wie haben wir uns vorzustellen? Wie haben wir uns diese Inszenierung, diese Schau Martinstag vorzustellen? Bei Historikern habe ich noch nichts darüber gelesen. Wenn man einen Film macht, muss man sich das sozusagen verbildlichen. Im Namen der Rose ist es verbildlich. Da haben wir diese Abgabe der Medizin. Abgehärmte, zerlumpte, ärmliche, gedrückte Bauern gehen sozusagen mit zitternden Händen ihr letztes Suchen. Ist das Martinstag? Oder war das nicht? Im früheren, das war 14. Jahrhundert, im Namen der Rose. Müssen wir das für das frühere Hochmittelalter genauso vorstellen? Oder hat es nicht eher volksfestmäßige Züge? Wo hinterher die Grundherrin, der Grundherr, sich als Herrin, als Herr zeigen muss, indem sich hier großzügig ein Schwein schlachtet oder ein Ochsenbrät und dann als Herrin am Tisch präsidiert. Wie muss ich mir das vorstellen? Zwischen diesen beiden Vorstellungen Martinstag liegen Welten. Und für die Anwendbarkeit des Begriffes Grundherrschaft ist ganz, ganz wichtig, was, wie Martinstag ablief. Vielleicht höre ich das etwas in der Diskussion. Ich will nur mal Schlüsse ziehen aus dem Material, das ich Ihnen vorgestellt habe. Es gab einen lebhaften Güter- und Geldverkehr. Durch die Realteile von weiblicher Erbfolge, als Folge daraus Tausch, Kauf, Verpfändung, Schenkung, Verpachtung. Also eine ganze sozusagen Wirtschaftsbeziehung, die einen ganzen Raum, mehrere Dörfer, sozusagen wie ein Netz zusammenband. Denn man braucht sich nur seine Frau aus dem Nachbarort zu holen, bei weiblicher Erbfolge bleiben dann die Sozialbeziehungen. Nicht dann, die Kind kriegt nicht ihre Mitglied und geht weg und geht in die Familie des Mannes, sondern es bleibt, es werden die Sozialbeziehungen gestiftet zwischen den Orten des Mannes und der Frau, die Bestand haben, wenn sie im Wohnung wohnen. Das heißt, wir haben hier eine Welt, die größer geworden ist, die über diese weibliche, soweit wir es erkennen können aus dem Roman, einfach größer ist als der Lebenskreis des Arnold, durch die schlichte Tatsache der weiblichen Erfolge, der Realfreiheit und der weiblichen Erfolge. Das gibt sozusagen einen ganzen Umkreis von Leuten, die in Rechtsbeziehungen zueinander standen und die dann wahrscheinlich auch Gericht allererst nötig machen. Im Vergleich mit dem am Anfang diskutierten Werner-Fall, ich malträtiere hier das Mikrofon, ist deutlich, dass der Radius des Lebenskreises größer geworden ist. Das Urbar des Klosters Werden vermittelt den Eindruck einer ganz, ganz kleinen Welt noch, in dem von außen ein Wunder, das Kloster Werden, mit Einzelansprüchen hineinragte. Ende des 12. Jahrhunderts in Wien zugegebenermaßen eine andere Gegend, die auch sicherlich einfach fortschrittlicher war als das sächsische Werden, haben wir ein Netz von Beziehungen, einen größeren Raum, der zusammengebunden war und der dann, so meine These, zuallererst Gerichte nötig macht. Die Frage ist, in diesen Gerichten, welche Rolle spielte der Grundherr, spielte die Grundherr? Wir müssen zunächst mal davon ausgehen, ich habe das an diesen beiden Beispielen gezeigt, dass durch die lokale Verankerung, durch die Rückbindung an die Lebenserfahrung, nur eine kundige Nachbarschaft als Gericht in Frage kam. Die mussten das ja alles auflösen, um eine Antwort finden zu können. Welche Rolle spielte dabei die Grundherrschaft, das heißt in diesem Falle die Äbtissin von Bobertsberg? Und meine Antwort ist, ich werde die sofort differenzieren. keiner. Als Grundherrin war die Äbtissin von Rupertsberg in der gleichen Lage wie all die anderen Ortsbewohner mit ihrem kleinstücklichen Besitz. Allerdings, ein mächtiger Grundherr mit sehr viel Besitz und mit dem Sozialprestige, was großer Reichtum verleiht, vielleicht in großen Außenbeziehungen, der kann sehr wohl auf so ein lokales Gericht erheblichen Druck ausüben, erheblich das Ganze durch seine soziale Position bestimmen. Der wird ein Faktor in der im Prinzip den genossenschaftlichen Rechtsfindung. Ich will jetzt mal was Böses sagen, was sozusagen gar nicht in die demokratische Landschaft passt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Rechtsbildung über einen Grundherrn, das heißt, dass man zu abstrakteren, allgemeineren Regeln kommt, viel einfacher passiert, als wenn es in der kleinen Dickgenossenschaft bleibt. Das heißt also, ein mächtiger Grundherr viel eher erreichen kann, dass differenziert wird zwischen Zahlungstermin und Zahlungsumfang und sagt, grundsätzlich spielt es keine Rolle. Wenn ihr den Zahlungstermin verstreicht, das müsst ihr trotzdem sagen. Aber das die Frage ist, waren die Nonnen von Rupertsberg so ein mächtiger Grundherr, der auf die Rechtsfindung in den lokalen, in den lebenskreislichen Gericht einlegen konnte? Die waren so arm, dass sie sich Käse und Eier finanzieren lassen mussten. Sie hatten zunächst mal gar nichts und deshalb würde ich sagen, die waren nicht, obwohl die Grundherren waren, in der Lage, da wesentlichen Einfluss zu nehmen. Alles damit mal auf ihr. Solange die heilige Hildegard Äbtissin war, da brachten sie eine Macht ein, die nicht von dieser Welt war. Die Heilige sah ja sehr wohl auch Dinge, die sehr weltlich relevant waren. Und da kann man sich vorstellen, wenn die Hildegard ihre Sehergabe mal auf ganz konkrete, sozusagen weltliche Belange wendet, das hat sie getan, dass da sehr wohl der Grundherr qua Heilige Einfluss erheben konnte. Sie verfügte über eine Macht, die nicht von dieser Welt war, aber sehr wohl in dieser Welt instrumentalisiert werden konnte. Und ich glaube, diese Macht, die würde ich gerne mal in der deutschen Edition mit Hilfe von Bourdieu zum Beispiel etwas genauer fassen wollen. So, jetzt komme ich zu meiner provozierenden letzten These. Die Rolle der Grundherrschaft in dem Gericht gab es im Mittelalter nicht. Wir brauchen ein sehr differenziertes Instrumentarium, um zu sehen, wie die Sozialbeziehungen waren. Die waren von wesentlich mehr abhängig als von dem Status eines Unterherrn. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollrath. Sie haben uns in einem nachdenklichen und nachdenklich machenden Gang zwischen Quellen und rekonstruierten oder als Modell entworfenen Lebenskreisen hindurchgeführt und damit uns sehr nachdrücklich aufgefordert, die Verhältnisse in der Grundherrschaft zu überdenken unter Verwendung von Quellen, aber in dem Bestreben, wirkliche Wirklichkeiten zu rekonstruieren, wie sie vielleicht sein könnten und in einer sehr größeren Differenziertheit, vor allen Dingen auch nicht in einer bloßen Ableitung aus rechtlichen Begriffen, als das bisher geschehen ist. Ich glaube, wir sollten trotzdem, ich auch an den Gesichtern der italienischen Teilnehmer gesehen haben, dass ihr langsam versprochener Vortrag sehr gut angekommen ist. Frau Pest, bitte noch mal eine kurze Zusammenfassung zu machen. Wird das, ist das recht? Ja, ist sicher doch besser und auch für uns Deutsche ist noch einmal Gelegenheit, den Vortrag konzentrierter zu lassen. Bitte sehr. È stato mostrato attraverso Arnold, che è un uomo libero che vive appunto a Dortmund e che fa parte del monastero. E lui doveva essere l'esempio come viene trovato il diritto, visto che lui è sotto un monastero. Però bisogna subito dire che anche se i suoi rapporti giuridici sono legati al monastero di Verne e al suo avvocato che dovrebbe difendere questo Arnold in una causa davanti al tribunale del conte, così è la teoria, i rapporti personali che ha questo Arnold, che è l'unico uomo del monastero a Dortmund, e sono rapporti diversi. L'ambito della sua vita, i Lebenskreis, come diceva la professoressa, sono legati tutti a questo ambito locale, in un paesino dove forse vivono 250 persone. E posso anche ben differenziare tra il suo ambito di vita di diritto, diciamo, del Rechtskreis, con quello della vita del Lebenskreis. E finora questo non è stato fatto, che si vede perfino nel Handbuch der deutschen Geschichte di Gebhardt, che è il nostro classico, dove appunto la teoria prevede tutt'altro. Ora, il problema è che i fonti non ci dicono niente e che l'argomentazione della professoressa è un'argomentazione per plausibilità e non per fonti scritte. Allora, la teoria, come ho già detto, se c'è un conflitto, Arnold va al suo monastero a 60 km di distanza, si fa difendere dall'avvocato del monastero davanti al tribunale del conte. Ma questo lo fa veramente? La domanda è come funziona concretamente. E concretamente sarà così che verrà risolto non attraverso un tribunale, un conflitto nato lì, ma attraverso un accordo, perché tanto in un piccolo paesino tutti sanno tutto di tutto, e c'è la bella citazione sulla prima parte finale del primo foglio, che di Günter Gudian, che appunto, anche se magari potrebbe dire tanto, sarà sempre legato a quello che in un caso concreto va bene per questa società locale e che non potrà mai chiedere di più, perché poi deve sempre vivere là. E così non vengono sviluppati dei regolamentazioni di diritto, ma semplicemente lo spazio delle proprie azioni, della vita quotidiana influisce la trovata dell'accordo. La seconda tesi della professoressa è che i rapporti sociali, appunto, costituiscono nel Lebenskreis, nell'ambito della vita, costituiscono il momento essenziale della vita giuridica, orale e pre-tribunale, diciamo. E questo soprattutto perché in fondo ci sono poche costrizioni che possono essere messe in pratica. Nessuno, poi, anche se il tribunale magari decidesse, nessuno mette in prassi la decisione, mentre ci sono molte costrizioni di ordine, come ha detto la professoressa, che sono appunto l'ambito locale, i usi, i costumi che costringono uno che vive in un paesino di agire in un certo modo. E la disciplinazione interna quella che conta e non una costrizione esterna. E poi la seconda parte della esposizione parla di un'altra Grundherrschaft nel monastero di Hildegard von Bingen. E lì vediamo la struttura, che sono tanti piccoli possessi, perché in questa parte della Germania del Sud anche le donne possono ereditare, e c'è una reale, una divisione reale tra i vari figli di un proprietario, e lo vediamo attraverso le donazioni al monastero. E qui ha fatto un piccolo excursus che vorrebbe che magari nella discussione venga discussa, come mai troviamo tutte queste donne in posizioni veramente straordinarie, tipo avvocata, scultrice, che non si trovano mai in un'altra fonte, e che invece vorrebbe che questo fosse un elemento della discussione, se sono solo le vedove o se veramente agiscono come avvocata queste donne. E poi ha ripreso il discorso e ha fatto questa citazione sul secondo foglio, dove si vede che prendono soldi da tre diverse persone, che poi devono dare a un quarto. E qui è facile pensare che nasce un conflitto, perché se uno dei tre muore o non paga più, e come poi vengono risolti questi conflitti? Devono pagare lo stesso? Le suore del monastero probabilmente non viene trovato una decisione in tribunale, ma si faranno elencare tutti i precedenti, tutti i casi, tutte le situazioni locali in dettaglio, e alla fine si deciderà che pagano una metà loro e una metà quello che deve ricevere i soldi, che si arriva a un compromesso. E poi però si vede anche che esistono inizi di una fissazione di termini giuridico nella seconda citazione, quando dice Rumbe so sole arzutini di cam su rode, che significa che non deve andare al tribunale, e che se non paga il giorno di San Martino, e che qui si vede già che deve pagare comunque, che una prima separazione tra il momento quando deve pagare San Martino e un pagare comunque. Se non paga San Martino, comunque deve pagare anche in futuro, e non gli serve nulla se va, non deve andare davanti a un tribunale. E la fine era come bisogna pensare che funzionava il giorno di San Martino. Era un grande show, o era come nel film di Il nome della rosa, dove i poveri contadini tremando danno i loro contributi, o bisogna pensare a una grande festa dove poi il proprietario magari fa ammazzare un maiale e fa una festa per tutti. Adesso dobbiamo decidere come fare con la discussione. Domando il direttore, abbiamo forse 10 minuti fino all'una, forse possiamo un po' più. 10, sì. Sì, forse anche se basta al pomeriggio, come abbiamo solo una relazione. Sì. Facciamo fino all'una e 5 città. Gut, also die Diskussion ist offen. Herr Rösen hat sich das gestellt. Ich will nur was zu Martins Frage sagen. Es gibt eine wunderschöne Stelle in der Mitte des heiligen Guarnerius von Dijon. Und da wird genau beschrieben, wie die Grundregeln. Glaube ich, kann sie aber noch antworten. Wird genau beschrieben, wie die Bürger Martin am Tag des Heiligen Guarnerius kommen, an dem Tag ihren Zins entrichten. Und zwar beim Gottesdienst, also bei der Opferung. gehen Sie alle in einer langen Prozession und legen Ihren Kopfzins, also das Geldstück, auf den Altar des Heiligen, also auf die Relikte. Nur einer, nicht ein Propst, also einer uns vergleichbar mit einem also früher Amtmann oder so, also nicht ein geistlicher Propst, sondern ein Prositus, dessen Namen der Biograf verschweigt, weil sich seine Nachkommen inzwischen des vollen Ritterglanzes erfreuen. Der macht das schon vorher, er zahlt schon vorher, weil er das als sozial deklassierend ansieht, damit der Masse der Hörigen zu dienen und seinen Zins zu bezahlen. Und am Schluss fragt der Abt der Kirche, also der Grundherr, fragt dann, haben alle bezahlt? Ja, so ungefähr, nicht? Und alle sagen, ja, wir haben alle bezahlt, nur der nicht. Und 100 Hände deuten auf diesen Präpositus. Und dann muss er zur allgemeinen Schande für ihn nicht nochmal gehen und zum zweiten Mal den Zins bezahlen. Das ist also zu der eine Geschichte, die nicht nur für den Martinstag, wo Sie das näher wissen wollten, wichtig ist, sondern eben auch für diese Frage, die hier wichtig scheint, in Ihrem Vortrag sehr wichtig. Das ist Element der sozialen Kontrolle, der gegenseitigen Kontrolle, die Herrschaftsausübung durch den Grundherrn natürlich erleichtert. Das zweite wichtige Element wäre, aber ich will die Zeit nicht zu lange beanspruchen, man könnte im Grunde alle in den urbaren festgelegten Texte als Vertragstexte begreifen. Also ich könnte das jetzt lang ausführen. In Revisionen von solchen Bindungen zwischen Herr und abhängigen Leuten wird dann ab dem 11. Jahrhundert tatsächlich der Begriff Lex del Pactum gebraucht. Ja, und es sind vorher schon Vertragsverhältnisse, wenn es heißt, irgendein Eurich dient 3 Tage und er hat die Fronen zu machen und die Fuhrdienste und diese Abgaben, dann heißt es auch bis zu dahin und nicht mehr. Ja? Und auch die ungebotenen Dienste, also die 2 oder 3 Tage, die zur Verfügung stehen muss, eben nur die 2 oder 3 Tage und nicht darüber hinaus. Und wenn das insgesamt zu viel wird, dann regelt man das Ganze auch neu. Also das ist schon ein wichtiger Teil dieser rechtliche Beziehung, aber ich kann mir einen polemischen Satz zu der ersten Kollegin, ich gebe es Ihnen jetzt so richtig schön zurück und sage, wenn Sie das, was Sie als Hochrechnung bezeichnen, als Verfälschung bezeichnen, dann muss ich kontern sagen, was Sie über den Dortmunder Arnold gesagt haben, das erinnert mich an den Versuch eines Journalisten bei einem Wahlergebnis einer Landtagswahl, einen, der eine völlig obskure Splitterpartei, von der man nichts weiß, befragt, dann auch nicht rausgekriegt, warum er gerade diese Partei gewählt hat und dann resignierend zu dem Schluss kommt, man kann über das demokratische System leider nichts sagen. So ein bisschen klang das. Natürlich könnte ich würde das Bild ganz anders aussehen, wenn Sie große Gruppen, nicht? Also die CDU-Abhängigen und die SPD-Abhängigen und die anderen, wenn sie diese Gruppen gibt, zusammengenommen hätten, und dann hätte das Bild anders ausgesehen als bei diesem Abend einsamen Arbeiten in Dortmund. Und in der Analyse dann der Bedingungen, die sie eingeführt haben, haben sie genau das gemacht, was sie Herrn Schreiber und mir als Verfälschung vorgeworfen haben. Sie haben das gemacht, was wir auch machen. Sie haben generalisiert, hochgerechnet oder in die Breite gerechnet oder nach Umwelt, mir egal. Aber im Grunde haben Sie doch methodisch genau denselben Weg beschritten, nämlich von ganz vernünftigen, plausiblen Annahmen ausgehend generalisierende Aussagen zu machen und diesen einen Fall eben versucht einzuordnen in ein bestimmtes Bild. Also so weit, glaube ich, sind wir nicht auseinander. Und ich meine, dass man von dem Quellenbestand, den wir haben, über eine vernünftige, an den allgemeinen Bedingungen orientierten Generalisierung Aussagen machen kann und uns die Texte doch nicht den Blick verstellen. Nur wenn wir sie naiv lesen, da würde ich auch sagen, dann verstellen sie den Blick. Darf ich gleich replizieren? Also erstens, bin ganz dankbar, weil ich habe diese Quellenstelle mal gelesen und dann vergessen, wo ich sie habe. Das ist wirklich wunderschön. Mit dem, jetzt weiß ich es wieder. Herzlichen Dank, Cornelius von Dijon. In der Tat, da werden die Ordnungszwänge ganz deutlich. Das heißt, dass die Grundherren eben da, wo diese Sozialkontrolle funktioniert, das heißt, da wo viele sind, in der Tat sich darauf stützen können. Prima. Nur, ich würde natürlich erheblich widersprechen, wenn Sie sagen, das ist ein Einzelfall der Armut. Erstens habe ich Ihnen da ganz viele Einzelfälle aufgezeigt, die genau der gleichen Situation sind wie der Armut. Und zweitens, wenn Sie schon von Splitterparteien reden, dann sind im Vergleich zur Gesamtgesellschaft der damals Lebenden und Arbeitenden unsere in den Urbaren genannten die splitterste Splittergruppe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Da sind Sie nämlich von, was weiß ich, sagen Sie mal Bevölkerungszahl im 9. Jahrhundert. Und wie viel wissen wir dann in den Urbaren? Darauf lasse ich mich nicht einladen. Ich habe Parallelen für den Arnold. Nicht plausible Analogieannahmen. Ich kann sagen, der ist für mich vergleichbar mit dem Werden des Friesen in Duisburg, mit dem Friesen Pippo bei St. Maximilian in Trier und mit anderen Leuten. Und dann kriege ich ihn verortet. Ja? Nicht, also wenn ich davon ausgehe, dass er möglicherweise einen kommerziellen Bereich tätig war, ist, da kriege ich ihn verortet und kriege ihn dann aber wieder in mein System rein, Grundherrschaft als übergreifende Ordnung, in der auch Leute, die handelsmäßig tätig sind, ihren Platz haben. Ihr Problem ist natürlich, dass Sie auch die Rechtsbeziehungen abstellen müssen. Und da ist die Frage, welchen Gerichtsrechtsordnungen ist so jemand unterworfen, wenn er zu Hause ist, eine andere, als wenn er unterwegs ist. Nicht? Und die Leute haben nicht das Problem, ihre heimische Rechtsordnung in Ordnung zu bringen. Hätte natürlich auch einen Mordfall konstruieren können, dann hätte das Beispiel wieder anders ausgesehen. Sondern sie haben das Problem in der Fremde, wo sie tätig sind, ihr Recht und die Möglichkeit, ihr Recht durchzusetzen, zu ordnen. Dort kommen die Probleme wie Einheit, Verzicht auf Zeugung, Hilfe, die man nicht dabei hat, und so weiter. Und diese ganzen anderen sozialen Beziehungen, die zu Hause irgendwo doch sind, die also nicht auf Notwendigkeitsweise und so weiter. Also, da würde ich eben jetzt, aber meine Aufgabe war ja auch die andere, anders vorgehen und den Arnold, ich würde ihn anders einordnen. Ja, es soll kein Zwiegespräch werden. Aber ich denke, ich habe ja deshalb ganz bewusst den Arnold gesagt, es ist eine Einzelperson, aber solche Einzelpersonen haben wir ganz viele. Nämlich in den Punkte-Rankau, in genau diesem Abschnitt, da sind nicht als zwei, die machen auch noch keine Kommunitas, ne? Einer ist zwei, das hat man ja, das sind ja ganz viele im Werner Urbau, und im Punkt gibt es sowas auch. Das ist kein Einzelfall. Und dann, ich habe mich, es war in der ganzen Tagung immer davon die Rede, dass das, was über Grundbesitz und den Leistungen aus dem Grundbesitz hinausgeht, nämlich Grundherrschaft, wesentlich festgemacht wird am Gericht. Das war kein Spiel, das war mein Thema. Und wenn ich denke, wo erscheint ein Mann wie Arnold, wo erscheint ein Mann wie Tidricus da in Östel oder Stockholm, wo erscheinen die vor Gericht? Das ist meine Frage. Und nicht sozusagen die Wirtschaftsbeziehungen der Irsiger, ihr Thema. Klar, das ist nicht. Es geht um die Grundherrschaft, nicht Grundbesitz. Großgrundbesitz zu leugnen, das wäre ja absurd. Es geht um die Grundherrschaft. Und da sind wir ganz weit außen vor. Sì, sì. Allora, non come dice lei, ma aveva detto l'una e io mi sono Penso che è meglio finire qui perché sono un po' stanchi. No, sì, adesso insomma, la discussione però è così via. Mi amo alle ore 15, molto importante. Altro di discussione che ho avuto a Luz, da vedere in quarta capita, che sta a capo, e si può dire. Ja, er hat sich vorher in der nächsten Das wäre ein Wort zu Urban. Sind die Ausgabe von dem Werder Urban, aus dem Urban vom Ende des 9. Jahrhunderts. Ja, genau. Das ist das erste Urban, ja. Urban. Von Werden. Sie haben diese Stelle genommen, lieber Ragnarus von Dortmund. Das ist natürlich eine Stelle, die man nicht isoliert sehen muss. Sehen kann. Sondern wenn man diese Stelle interpretiert, kann man nur den gesamten Kontext sehen. Das heißt also, wir müssen beobachten, wie ist überhaupt das überall geschrieben und welche anderen Stellen gibt es, die man zum Vergleich heranziehen kann. Nur wenn wir diesen Vergleich mit anderen Urbanen haben und mit anderen Orten, können wir versuchen, die sozialen Beziehungen herzustellen und versuchen zu rekonstruieren. Dieses erste Urban ist sehr oberflächlich. Die späteren Urbanen von Werden in einzelnen Landschaften, vor allem aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, zeigen sehr viel detailliertere Angaben. Und insoweit ist es problematisch, aus dieser kleinen Stelle sozusagen diese Schlussfolgerung was heißt zum Beispiel lieber in diesem Fall bei Dortmund, also dieser lieber Arnoldus, das würde das Problem überhaupt, diese Grundbesitzung von Werden und die verschiedenen Rechtsstellungen der Personen, die dazugehören. Das kann natürlich insoweit bedeuten, dass dieser lieber insoweit auch eine Vorzugsstellung innehat. Lieber im Werden-Urban, und vor allem wenn es an einem Ort noch steht, kann es auch eine Person bezeichnen, die eine wichtige Funktion ausübt. Und insoweit nur eine geringe Zinszahlung für das Kloster insoweit zu übrigen hat, ansonsten aber möglicherweise eine wichtige Funktion ausübt. Zum Beispiel hier in dieser königlichen Dortmund. Und das ist etwas Besonderes. Also dieser Kontext muss insoweit gehört werden. Und insoweit ist es nach meiner Ansicht nicht ohne weiteres möglich, diese Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Das ist ein sehr mühseliges Geschäft für die Urbanforschung, der Vergleiche. Vergleiche durch die Jahrhunderte hinweg und Vergleiche mit anderen Orten. Dann ein Wort zum Rechtsbegriff. Das scheint mir ganz wesentlich zu sein. Nach meiner Ansicht gehen Sie von einem sehr starren, statischen Rechtsbegriff aus und berücksichtigen viel zu wenig die Rechtsveränderung. Das ist ja also oft die Gefahr, dass man Grundherrschaften rein als Rechtsbeziehungen sieht. Die Veränderungen, die zeigen sich erst in wirtschaftlichen Verhältnissen, in sozialen Verhältnissen. Und das lässt sich auch jetzt in einzelnen Regionen, wo die entsprechende Quellenlage günstig ist, auch zeigen. Rechtsveränderung innerhalb einer Kunstherrschaft zum Beispiel im 9. Jahrhundert, Ende des 9. Jahrhunderts ist möglich, wenn der Grundherr zum Beispiel die Königin auf seinem Saarland neu ansetzt. Dann kann er durchaus bestimmen, zu welchen Bedingungen diese Hürdigen dort für ihn ansässig sein müssen. Das sind also neue Rechtsverhältnisse, die geschaffen werden. Und insoweit ist nicht alles vom Bewohnerrecht bestimmt, sondern tatsächlich der Grundherr hat. Weil Sie ja hier von Rubensberg ausgehen, Ich bringe Beispiele aus dem Bereich, wo es mir vertrauter ist, und zwar aus dem Breisgau, wo wir eine ausgezeichnete Quellenlage haben, durch das Tennenbacher Wiedertum, auch durch das Urban von Güntherstal und verschiedene andere Quellen aus dieser Zeit. Und dort kann man sehen, dass zum Beispiel die Zisterzienser in diesem Bereich sehr viel verändern können. Soweit die Rechtsbeziehungen innerhalb der bäuerlichen Gesellschaft ändern sich dadurch fundamental. Nicht? Die Zisterzienser können ganze Dörfer umstrukturieren. Sie können Dörfer niederlegen, in Grangien umwandeln. Und umgekehrt, wieder Grangien, also Höfe, ein Bauer vergeben zu neuen Bedingungen. Das ist sozusagen eben die rechtssetzende Kraft von Grundbesitzern in dieser Zeit. Und das ist nicht zu bringen zu veranstalten, das ist also insoweit durchaus das dynamische Moment in den ganzen Rechtsbeziehungen. Das ist eben etwas, was man berücksichtigen muss innerhalb dieser ganzen Diskussion um die Wohnherrschaft, was mit Recht im marxistischen Sinne als außerökonomischer Zwang angesehen wird. Das ist ein ganz wesentliches Moment der Dynamik und der Veränderung. Das scheint mir wichtig zu sein, auch im Hinblick auf den Rechtsbegriff. Ja, würde ich gerne. Ich glaube, es ist besser, wenn ich immer gleich antworte. Man kann dann nachhaken, es kommt eine wirkliche Diskussion zustande. Ihr erstes Argument war, man muss den Arnold im Kontext sehen, man darf ihn nicht isolieren. Er könnte hier einen Herausprobendienst gemacht haben und eine Sonderstellung haben. Wunderbar. Dann haben wir also einen Grundholden, der eine Sonderstellung hat. Erstens habe ich ihn nicht isoliert, denn ich habe ja ihn als Beispiel genommen für 6 Orte, wo genau die gleiche Situation ist im Umkreis von Dortmund. Das ist also nicht ein einzelnes Beispiel, sondern in Öspel und in Stockholm und in Langendreher und in, das sind einmal 2 und einmal 1 und einmal 4, aber es verändert die Situation nicht. Wir haben in den urbanen Leute, wo nur 1 oder 2 an einem größeren Ort zu einer Grundherrschaft gehören. Die können in der Tat alles Mögliche sein, ja klar. Die Frage ist, ich glaube, wir unterscheiden uns gar nicht, was die Phänomenbeschreibung anbelangt. Die Phänomenbeschreibung, da würde ich auch mit Herrn Irsigler durchaus in vielen übereinstimmen. Nur meine Frage ist, tun wir gut daran, über diese vielfältigen Phänomene einmal den Grundherrn am Ort, der in der Tat durch seine Dominanz Einfluss hat. Und zum anderen die Leute, die ganz weit weg sind und irgendwo überhaupt nicht in Kontakt mit den Menschen kommen oder nur ganz vage, ist es wirklich richtig und vernünftig, dafür einen Sammelbegriff Grundherrschaft zu bilden. Verstellen wir uns damit nicht das Phänomen? Das ist meine Frage. Zweitens zum staatlichen Rechtsbegriff. Durch wirtschaftliche Macht kann man etwas verändern, außer ökonomischer Zwang. Na klar, nur Ihr erstes Argument mit der Neueinsetzung, da hat ja gerade Kuchen Buchbeitrun gezeigt, dass die Hufen die Serviles sind, die augenscheinlich, so erklärt man sich das ja, entstanden sind durch Abschichtung, durch Einsetzung von unfreien Hausgenossen auf Hufen, dass die im Vertragsverhältnis sich an den örtlichen Brauch anschließen. Dass es sozusagen augenscheinlich eine örtliche Konsuetudo gibt, dass der Grundherr jetzt keinesfalls sagt, und du machst völlig nach freiem Gusto dies und jenes, sondern dass es irgendwo örtliche Konsuetudines gibt, an die man sich anschließt. Das ist sozusagen zur Einengung des außerökonomischen Zwangs. Zweitens, drittens, die Zisterzienser im 12. Jahrhundert. In der Tat, da fängt was Neues an, das ist ganz klar. Im 12. Jahrhundert, Ende des 12. Jahrhunderts haben wir ja ohnehin diese Rechtsveränderung durch Gesetze, denken Sie mal an die Gottesfried, Landfried, was auch immer, dass da in der Tat die Zisterzienser Vorreiter sind, mit der Folge, die Herr Schreiner da in einem Aufsatz dargelegt hat, dass es zu einem Bauernlegen kommt, weil sie nicht von den Einkünften, von den Zinseinkünften von Abhängigen leben wollen. Wenn da selbstverständlich ist, bestreite ich überhaupt nicht. Nur, das ändert ja nichts, dass in Altsiedelgebieten sieht in alten Strukturen, in alten Denkstrukturen auch das Ganze ganz anders aus. Wieder Beispiel dafür, dass wir keinen Sammelbegriff brauchen können. Wir müssen Phänomene beschreiben und versuchen, sie adäquat zusammenzufassen. Und ich denke, hier werden wirklich unter dem Begriff Unterschrift eine solche Vielzahl höchst unterschiedlicher Personal- und Sozialbeziehungen subsumiert, das kann Sinn haben. Vielen Dank. Wir müssen sehen, dass wir die Diskussion konzentrieren, weil ja gleich der Vortrag kommen soll. Ich möchte deshalb vielleicht jetzt schon mal Meldungen sammeln. Ich glaube, Frau Schalkowski hat sich gemeldet. Sind noch zwei. Frau Schreiner hat sich gemeldet. Sind im Moment noch weitere Meldungen? Ich werde noch einmal versuchen, aber so gegen 3:30 sollten wir jedenfalls zum Schluss kommen. Bitte, Frau Schalkowski. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Meine Begeisterung ist natürlich schon jetzt etwas verrauscht. Die war vorher sehr groß, also über diese sehr lebhafte Darstellung und eine ganz andere Darstellungsart, wie es traditionell so in der traditionellen Materialistik geht. Also ganz auf den Punkt gebracht, ganz kurz, eine Bestätigung und ein Widerspruch. Das Rechtsleben, davon gehen Sie aus, ist im Frühmittelalter nicht herrschaftlich bestimmt, sondern dass Sie haben darauf hingewiesen, dass es mehr über innere, also Disziplinierung über die Gemeinde und so weiter läuft. Also ich glaube, das ist kein Grundsatz des Frühmittelalters nur, sondern das kann man also bis in die frühe Neuzeit hineinverfolgen. Solange es noch die Schöffengerichte gibt, und die gab es ja stellenweise noch bis ins 17. Jahrhundert hinein, bevor sie die Schöffengerichte, die ja meistens aus den bäuerlichen Gemeinden selbst kamen, durch gelehrte Juristen abgelöst wurden. Und da gibt es also auch ganz erstaunliche Feststellungen, die also weniger über Rechtsbildung im Dorf sich gesellschaftliche Normen herausbilden, sondern eben über diese Disziplinierung. Da gibt es eine Arbeit über Unzuchtsprozesse im brandenburgischen Raum, allerdings wie gesagt für die frühe Neuzeit. Und da wurde ganz klar herausgearbeitet, dass die Dorfgemeinde im Prinzip schon vorher abklärt, wer ist jetzt der Schuldige, ist er wirklich der Vater, könnte der Vater gewesen sein oder nicht. Ne? Bevor es noch zum Gericht kommt, hat sich ein allgemeiner Konsens herausgebildet über den Rechts Vorgang oder zumindest über den Streitpunkt und den Streitfall. Also da gibt es viele Beispiele, die also nicht nur ins frühe Mittelalter, die aber das bestätigen, also wenn man jetzt durchaus weitergeht. Nur die Schlussfolgerung jetzt in Bezug auf die Gerichtsbarkeit, die kann ich also ähnlich wie Herr Rösner doch nicht so ganz teilen. Vor allem, wenn eben Gerichtsbarkeit wenn Grundherrschaft am Gericht festgemacht werden soll. Ich muss auch immer wieder sagen, Grundherrschaft und jetzt die Sammlung von Abgaben der Bauern ist kein gerichtlicher Akt. Man konnte die Bauern auch ohne Gericht zwingen, die Abgaben zu leisten. Also die waren jetzt nicht unbedingt an irgendwelche Gewaltausübungen oder so, sondern im Gegenteil. Wir haben uns vorher auch schon unterhalten, man muss ja in der Abgabenleistung eben auch nicht nur so ein negatives Moment sehen, sondern es war ja auch durchaus eine Anerkennung der sozialen Stellung der Bauern, nicht? Also Wiesenbauer zu sein, die Abgaben dafür zu leisten, war ja durchaus nicht nur etwas Negatives, nur die Veränderung dieser Abgabenstruktur. Und insofern denke ich eben auch, dass man mit, wenn man jetzt belegt, dass das Rechtsleben nicht herrschaftlich bestimmt war, noch kein Gegenargument dafür ist, dass nicht jetzt hier grundherrschaftliche Verhältnisse gewirkt haben, die auch ohne Zwangsmittel auskamen. Nicht? Man sieht es ja auch in der Organisation der Sammlung von bäuerlichen Einkünften. Also soweit ich das aus Weistümern und so weiter und aus anderen Quellen so überblicken kann, gab es die Möglichkeit, dass die Dorfgemeinde die Steuern selbst eingesammelt hat, während das die Abgaben, bei den Abgaben, grundherrschaftlichen Abgaben nicht der Fall war. Ja? Also so dass das, denke ich, vielleicht doch Argumente sein könnten gegen eine Zustimmung. starke Betonung der Gerichtsbarkeit dabei. Vielen Dank für den ersten Beitrag. Ich denke dann natürlich auch mit den Ordnungsfällen etwa an diese, ich kenne diese brandenburgische Arbeit nicht, aber ich weiß, in Basel gibt es eine ähnliche Arbeit für Basel frühe Neuzeit. Es gibt eine Arbeit über die Hexenprozesse von Rainer Weiß im Westfälischen. Die gibt genau die gleiche Richtung. Also ich denke schon, ich habe mich nur beschränkt, davon verstehe ich zu wenig. Da lese ich so ein bisschen auf. Zweitens, Gerichtsbarkeit. Ich glaube, ich habe mich einfach festgemacht an der Aussage von Bosen, und die findet man häufig, von einer Gerichtshoheit. Das heißt nicht, dass alle Rechtsbeziehungen Gerichtsbeziehungen waren. Ich würde Ihnen völlig zustimmen, wenn Sie sagen, das wird nicht gerichtlich, muss nicht gerichtlich eingeklagt werden. Das ist sozusagen, kommt außergerichtlich zustande. Klar, ja, selbstverständlich. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ich habe mich an den Begriff Grundherrschaft ist Gerichtshoheit festgemacht. Ich habe gesagt, naja, das kann da sein, dass er Einfluss auf die Dinggenossenschaft, auf das Dinggericht hat, wenn er vor Ort ist und ein sehr mächtiger Mensch ist. Nur ich kann das nicht für alle Grundhäuten einer Grundherrschaft annehmen, wenn sie weit weg sind, dann wird das nicht. Nicht? Das, insofern unterscheiden wir uns da gar nicht. Ich habe über das, was Sie da erwähnen, würde ich völlig zustimmen, habe ich nicht nur bewegt. Dankeschön. Rainer? Ja. Ja, zunächst will ich mal Ihr Erkenntnisinteresse nachhaltig unterstreichen wollen und würde sicher meinen, dass alle Wahrheit konkret ist und dass man das Bemühen um Anschaulichkeit und das Konkrete nicht genug loben kann. Sicher will ich auch meinen, dass Geschichte immer was mit Einfühlungskraft, mit Imagination zu tun hat. Nur ist einfach die Frage, wie weit man mit dieser Imagination gehen kann und soll. Und da würde ich für meine Person die Grenzen viel, viel länger ziehen, als sie es für ihre Person tun. Sicher kann man sich überlegen, wann ein Norm zu einem Recht wird. Ob man von sozialen Ordnungszwängen spricht oder von rechtlichen, gewohnheitsmäßigen Normen, das ist dann letztlich eine Frage der Definition. Grundsätzlich würde ich meinen, dass es einfach auch ein Charakteristikum von traditionalen Gesellschaften ist, dass Recht noch kein ausdifferenziertes System ist, sondern dass es viele wirtschaftliche, soziale Beziehungen gibt, denen aber Rechtsvorstellungen inhärent sind, oder anders gesagt, die von Rechtsvorstellungen durchdrängt sind. Aber das ist letztendlich ein theoretisches Problem oder eine Frage der Definition, aber zum Inhaltlichen zu kommen, Frau Vollrath. Es ist einfach eine Grundsatzfrage, mit Hilfe welcher Beispiele und Sachverhalte entwerfe ich meine Bilder vom Mittelalter. Und da würde ich, es klang in allen Diskussionsbeiträgen schon durch, ich würde eben meinen, dass man aus Ausnahmesituationen keine Systemmerkmale machen kann. Das heißt, man kann ein System nicht von den Randexistenzen her beschreiben. Wenn Sie jemandem klar machen wollen, was eine Universität ist, dann fangen Sie auch nicht mit Portier an, sondern versuchen, zentrale Einrichtungen oder andere Personenkreise zu beschreiben. Wenn ich in meinem Großseminar Studenten anschaulich machen will, was bäuerliche Existenz im 8. und 9. Jahrhundert bedeutet, dann arbeite ich mit Zeitenquellen. Aber dann nehme ich dann nicht diesen guten Arnold, der in Dortmund lebt, das ist eine interessante Figur, für die es in Korbei eine Fülle von Parallelen gibt, sondern dann frage ich wieder, wie Karl zu Friemer sein kann. Nicht? Und da haben sie dann im Grunde eigentlich alles, da haben sie die Hufen, da haben sie eine Geschichte der Gesellschaft, da haben sie den Milikus, da haben sie den Advocatus, da haben sie den Abbas und. Alle in diesem Hofverband sind in irgendeiner Form alle präsent. Und da würde ich meinen, das gibt eben ein ganz anderes Bild, als wenn man darauf hinweist, dass es in klösterlichen Familie Personen gibt, die nicht mehr unmittelbar in Klosternähe leben, wo auch immer, sondern in Städten und dort noch ihre Abgaben entrichten. Wobei man dann einfach auch dazu sagen muss, solche Dinge sind im 11. und 12. Jahrhundert nicht mehr möglich, weil Städte nicht mehr dulden, dass sie Personen in ihren Mauern als Bürger haben, die noch an andere Herren Abgaben entrichten. Ja, wenn ich vielleicht noch zwei Dinge ansprechen darf. Sie sagten, in diesem Rohbar vom Oppersberg ist nicht von Menschen die Rede. Ich finde eben einfach auch da, man muss dann einfach auch den Quellentypus beachten. Es ist einfach eine Tatsache, dass in frühmittelalterlichen Urbaren die Personen viel genauer erfasst werden, als in den Traditionsbüchern der Reformklöster zum Beispiel. Nicht wirklich an Passauer Kodex oder was auch immer. Das sind Aufzeichnungen, die etliche Generationen später zusammen entstanden sind. Im Ursprung waren das kleine Zettelchen, Traditionsnotizen, die überhaupt nicht formalisiert waren, die also nicht die strenge Form einer Urkunde hatten. Wobei man einfach hinzufügen muss, dass die Traditionsbücher ja nicht nur der Sicherung des Besitzstandes dienen, sondern auch eine Memorialfunktion hatten. Das heißt, man wollte die Stifter wissen, es kam auf die Personen an und nicht auf diejenigen, die bestimmte Abgaben zu entrichten hatten. Dann noch zu einem anderen Satz, aber damit will ich zum Ende kommen. Man rechnet nicht konsequent in Geld. Nun, Sie haben gesagt, hier gibt es also einen Zinser, der am Martinstag nicht seinen Zins entrichtet. Nicht? Und dann ziehen Sie daraus die Folgerung, die Äbtissin hätte eigentlich gegen ihn prozessieren müssen. Nein. Entschuldigung, Herr Schweiner, das geht Ihnen die beiden Beispiele durcheinander. Das nicht konsequent in Geld rechnen war an dem ersten Beispiel festgemacht, dass diese Einnahmen und Abgaben aufeinander bezogen sind. Und aus dem Obar stammt die Nachricht, er soll nicht zu Gericht gehen. Das heißt, die Äbtissin untersagt gleichsam dem Hermann vor Gericht zu gehen wegen dieser Terminsache. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja? Also das tut mir leid, aber das, so steht es im Obar. Da muss ich mich nur einfach auf den Text berufen. Also nicht etwa, sie soll vor Gericht gehen, sondern sie untersagt dem Hermann, darum soll er zu dem hingehen. Deshalb soll er wegen dieser Zahlungsverpflichtung noch über den Martinstag hinaus soll er nicht zum Gericht gehen. Da frage ich mich natürlich, Moment. Ja, was hat das überhaupt für einen Sinn? Ich verstehe gar nicht, was sind die denn? Wenn das so ist. Ja. Er hat nicht bezahlt. Nein, es wird, er hat nicht bezahlt. Es wird festgestellt, dass er am Martinstag zahlen muss. Aber nicht bezahlt hat. Moment, nimm mal. Das ist das Erste. Am Martinstag zahlt er 10 Dinare. Weißt du, wer genau wie viel. So. Und dann kommt weiter der Zusatz im Obar. Wenn er am Martinstag später nicht zahlt, muss er später zahlen. Satz. Dritter Satz, jetzt in Althochdeutsch, darum soll er zu Dingenet gehen. Deswegen, wegen der verspäteten Zahlungsverpflichtung, soll er nicht das Gericht anrufen. So, jetzt frage ich mich, was heißt das? Ja, das war jetzt Sie. Also, wenn ich jemanden verschulde und den Zahlungstermin nicht einhalte, dann ist der Grund eigentlich der Gläubige. Es ist doch Sache des Gläubigers, zu Gericht zu gehen und zu sagen, der hat nicht bezahlt, der geht doch nicht selber hin. Sie denken und sehr schön neuzeitlich, Herr Schreiner. Und klagen. Also. Tut mir leid. Wir haben auch auf anderen Probaren Beispiele, wo es heißt, am Martinstag und nicht an einem anderen Tag. Nein, aber wenn ich wollte nur da mit einem anderen Gedanken verbinden. Ich würde einfach meinen, wenn jemand säumig geworden ist in seinen Zinsleistungen, dann müsste daraus nicht irgendwie sein Rechtsfall entstehen. Bereits im im 11. und 12. Jahrhundert haben Kanonisten Normen entworfen, unter welchen Bedingungen ein Hüfner, ein Pächter oder ein Krone nicht mehr zu zahlen braucht. Und dann gibt es im Grunde eigentlich die Zinsreduktion, die mitunter auch dann in späteren Urbanen dann aufgelistet wird, und wenn einfach die Zinsreduktion einfach mal so hoch geworden sind, dass sie nicht mehr abbezahlt werden, sondern sind gestrichen. Also das heißt, es gibt hier in dem Bereich gibt es ein hohes Maß an Flexibilität, einen Regelungsbedarf, damit sozialethischen Normen geregelt wurde und nicht juristischen. Das war mein Argument. Ja, aber ich glaube, das besteht nicht. Erstens können wir, glaube ich, nicht voraussetzen, dass kanonistische Diskussionen in Grundherrschaft und die Hildegard von Bingen war nicht besonders, selbst sie selber war nicht besonders gebildet, dass sie da bekannt waren. Und zweitens, ich hatte aus dem Urbartext nicht den Eindruck, dass es sich um einen armen Menschen handelt, der nicht zahlen kann. Wo vorausgesehen wird, dass er zu arm ist, um zu zahlen. Dass er einfach nicht nachkommt, sondern dass er sich auch gleich auf die Hinterbeine gestellt hat und gesagt hat, nö, Wartungstag ist vorbei, ich zahle nicht mehr. Also das ist der Fall. Aber vielleicht, die anderen Dinge scheinen mir wesentlicher zu sein. Lassen Sie mich darauf eingehen. Erstens, Sie sagen, man kann ein System nicht von den Randexistenzen her beschreiben. Okay, wenn ich Grundherrschaft beschreiben will, dann nehme ich Freemas ein. Na klar, mache ich einen großen Männer auch. Genau das. Da habe ich Grundherrschaft. Unbestreitbar. Das ist eine Delegation, da hat das Kloster werden sehr viel Besitz. Da ist das Kloster der Besitzer des ganzen Ortes. Wir wissen ja auch, wie es in den Besitz gekommen ist. Ist eine Gesamtschenkung. Prima, super. Das ist Grundherrschaft. Okay. Und dass es das gegeben hat, ich finde ja absurd, das zu beschreiben. Nur, ich sage, was machen wir denn mit den anderen, die nicht wie Freemasons organisiert sind? Die unter völlig anderen Bedingungen und Sozialbeziehungen zum Kloster stehen, rein wegen der räumlichen Entfernung, rein, weil sie allein sind. Was machen wir denn mit denen? Subsumieren wir die unter Freemasons begrifflich? Und ich sage, woher wissen wir denn, dass Freemason als Typus, als Beispiel, allbeherrschend war und die anderen die Ausnahme, können wir nicht davon ausgehen, dass es beides gab. Es gab einmal den Grundherrn, der wirklich massiv präsent war, entweder persönlich oder qua Vogt. Und es gab die vielen Siedlungen, das hat ja auch Gogol gezeigt, für Mittelrhein, wo ganz viele Grundherren waren, wo keiner richtig gestört war. Von den freien Bauern wissen wir gar nichts. Die haben wir jetzt so eskamotiert bei Theorie, aber wir wissen es ja nicht, ne? Und was machen wir denn mit denen? Subsumieren wir die schlicht und das Beispiel Freemason sagen, Grundherrscher? Da bin ich dagegen, Herr Schreiner. Wenn ich vielleicht noch einen Satz sagen würde, zumindest nachprüfen, welche Rolle die Abgaben dieser vielen Leute, die Sie aufgezählt haben, im wirtschaftlichen Gesamthaushalt, der Gesamtabtei gespielt haben, und dann haben Sie wieder die marginale Rolle von diesen vielen Leuten, die Sie aufgezählt haben. Alles sicher würde ich Ihnen zustimmen. Die Quellen, die wir haben, wurden verfasst aus einer herrschaftlichen Perspektive. Es ist gar keine Frage. Es ist nur die Frage, welche Konsequenzen ich daraus ziehe. Genau. Ich meine, man könnte die herrschaftliche Perspektive auch verdeutlichen an einer Fülle von Bildern aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Mhm. Ja. Aber wenn nur muss ich dann eben als Historiker muss ich sagen, was ich rekonstruieren kann, ist primär die Sichtweise der Zeitgenossen, was in der Sprache, im Bewusstsein der Zeitgenossen real existent ist. Oh, über die Sache an sich selber kann ich sicher auch einiges sagen, aber dass im Grunde eine genossenschaftliche Perspektive so schwach ausgebildet ist in den Quellen, Sie werden ja Last haben, die Genossenschaften, die allenthalben postuliert werden, den Roman festzumachen. Es ist dann einfach die Frage, ob ich aus dieser Verschwiegenheit solche weitreichenden Konsequenzen ziehen darf. Und da bin ich völlig vorsichtiger. Ja, und ich muss einfach sagen, wir haben eine sporadische Schriftlichkeit. Wir haben 95, 98. 95% der Bevölkerung, die nicht schreiben können, die deshalb nicht geschrieben haben. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich übernehme als Bild des Mittelalters das, was die wenigen, die schreiben konnten, in ihrer Auswahl davon uns hinterlassen haben, dann schreibe ich ganz platt, noch viel platter als in der Neuzeitgeschichte der Herrschenden. Dann würde ich aber sehr systemstabilisieren als Historiker. Würde ich nicht. Wir müssen zum Ende dieses Teils kommen. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass die Aufgabe von Frau Vollrath war, nicht über die Grundherrschaft zu sprechen, sondern es ist einer der aspektiven Vorträge, nicht der synthetischen, und dass sie die Aufgabe hatte, über das zu sprechen, was für diese Zeit bisher kaum behandelt worden ist, die Rolle der Genossenschaft innerhalb der Grundherrschaft. Und ich glaube, dass damit die Diskussion erst eröffnet ist. Für mich als Rechtshistoriker ist diese Ding-Verfassung, die wir bei den wandernden germanischen Völkern haben und die wir dann sehr deutlich wieder haben, in dem Moment, gerade im ländlichen Bereich, in dem Moment, in dem die Quellen breiter die Verhältnisse schildern, doch eine durchgehende Konstante der Sozialverfassung der mittelalterlichen Gesellschaft, das möchte ich doch annehmen. Und ich möchte auch nochmal hinweisen auf das Hofrecht des Bischofs Burchard von Worms von 1020, über das ich ein paar Sachen geschrieben habe, in dem dieser kanonistisch gebildete Bischof eben die Verhältnisse breiter schildert und wo die ganze von Land in die Stadt hineingehende Hofgesellschaft von unter Fiskalinen und niederen Leuten in Societates mit ihren Vorstehern aufgegliedert ist und sie unter sich in Erbfällen, in Abgabenfällen ganz offenbar recht finden. Mir scheint, dass diese Quelle doch zur Ergänzung der aus herrschaftlicher Perspektive geschriebenen Quellen hinzugezogen werden muss. Dieses Hofrecht wird vom Bischof geschaffen, consensu totius familiae. Consensu totius familiae. Und einzelne Satzungen setzt der Bischof dann Institutum est oder so ähnlich hoheitlich. Also die beiden Kreise werden dort auch in der Rechtsetzung ganz deutlich abgegrenzt. Und es ist völlig klar, dass die Gewohnheit, und dazu gehören diese, ich möchte wirklich sagen, genossenschaftlichen Kreise, die dort mit dem grundrechtlichen Ausdruck, eigentlich auch so zitiert hast, bezeichnet werden und mit ihrer ständischen, die wirken damit im Rahmen der Familie mit. Also ich glaube, es ist ganz offensichtlich, dass da Dinge in der mittelalterlichen Gesellschaft, in der frühmittelalterlichen Gesellschaft, zur sozialen Wirklichkeit gehören, die aus den bisher überwiegend betrachteten Quellen einfach nicht zu entnehmen sind. Und wir werden in der Schlussdiskussion sicher noch energisch dazu kommen müssen, das Bild von Adelsherrschaft, das hinter dem Beitrag von Bose steht, von dem sie ausgegangen ist, hier zu hinterfragen. Ich bedanke mich bei Ihnen.